Und damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem 25. November. Ihr habt gerade das Nachtprogramm gehört und nun folgt das Morgenmagazin der Freien Radios. Good morning. You are listening to the morning magazine of the free radio stations. Guten Morgen, ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios. Auch vor unserem vielen Radiokollaps. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios auf den Freien Radios in Halle bei Radio Korax auf der 95,9, bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden für ganz Sachsen gilt im Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt oder auf DAB Plus, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus oder bei den jeweiligen gerade vorgetragenen Radiostationen im weltweiten Webstream. Mein Name ist Clay und ich habe das Vergnügen, heute mit euch die nächsten 3 Stunden durch dieses Morgenmagazin zu gehen, zu schreiten. Es ist heute der 25. November, ein ganz besonderer Tag im antifaschistischen Kalender, denn heute ist der internationale Aktionstag gegen patriarchale Gewalt und das haben wir uns zum Anlass genommen, dieses Morgenmagazin dementsprechend auch sehr feministisch zu gestalten. Wir schauen in der ersten Stunde zunächst einmal nach Leipzig und zwar auf das vergangene Jahr, wo auch eine Demo am Tag gegen patriarchale Gewalt stattgefunden hat und dazu hören wir ein paar collagenartige Eindrücke, wie dieser Tag vor einem Jahr war, um uns vielleicht auch ein bisschen auf die Demos heute einzustimmen, weil heute finden in nahezu allen Städten, die im Sendegebiet sind, also in Berlin, in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz und in Halle auch Demonstrationen statt, um eben gegen patriarchale Gewalt auf die Straße zu gehen, aber auch sich zum Anlass zu nehmen, eben die Opfer von patriarchaler Gewalt, also die ermordeten Frauen oder Interpersonen, zu gedenken. Genau. Und bevor wir uns eben mit dem heutigen Tag oder mit diesem Jahr beschäftigen, wagen wir in der ersten Stunde einen kleinen Rückblick. Danach beschäftigen wir uns mit der Ikone des Feminismus, nämlich der Frau hinterm We Can Do It Plakat, also dieses 50er Jahre Plakat, wo eine Frau auf gelbem Hintergrund abgebildet ist, in so einer Bluse, die hochgekrempelt ist und einen Arm hält sie demonstrativ vor sich in einer, wie nennt man das, gestretchten Bodybuilding- oder Siegerpose groß dahinter steht, We Can Do It. Und was dieses ikonische Bild symbolisiert und wer die Frau eigentlich auf diesem Bild ist und was dieses Bild auch mit dem Feminismus damals in den 50er Jahren zu tun hatte, das erfahren wir dann eben um 7:30. Und zum Ende der ersten Stunde von diesem Morgenmagazin widmen wir uns der Frage, inwiefern die zwei Bewegungen Antifaschismus und Feminismus zusammengehören, wo aber auch Unterschiede stecken, beziehungsweise wo es eben Schnittstellen, aber wo es auch vielleicht tiefe Gräben gibt und das vor allem mit einem Blick nach Ostdeutschland. Das soweit ein kleiner Eindruck von dieser ersten Stunde vom Morgenmagazin am 25. November 2025, also am Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt. Und natürlich gibt es an einem solchen Tag auch Musik von ausschließlich Flinter-Personen, also von Frauen. Ja, Lesben, Finter, ja. Inter, non-binäre, trans- und Artgender-Menschen. Und den Anfang machen Nogger Aris zusammen in Kooperation mit Echo, mit Chin Chin. Listen to the Chin Chin singen Nogger Aris und Echo und nun auch aufgepasst und zugehört, denn an dieser Stelle kommen für gewöhnlich Nachrichten. Heute in unserem Themenmagazin am 25. November, dem Internationalen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt, möchten wir jedoch an dieser Stelle und auch um kurz nach 8 und um kurz nach 9 an jene erinnern, die alleine im November Opfer eines Femizids in Deutschland geworden wurden. Unter Femiziden versteht sich die Tötung von Frauen oder eben Interpersonen, also inter-, nicht-binäre, trans- und Agender-Personen, die auf ihre Geschlechtszugehörigkeit zurückzuführen ist, also die Tötung, beziehungsweise darauf, dass sie eben nicht cis-männlich sind. Am vergangenen Freitag stellte das Bundeskriminalamt einen neuen Lagebericht zu häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen vor, mit einem ernüchternden Fazit. Schon wieder stieg die Zahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, sodass sie nun ein Viertel der Kriminalstatistik ausmache. Die Statistik bildet nur einen minimalen Bruchteil patriarchaler Gewalt ab und bezieht sich ausschließlich auf die Fälle, in denen auch Strafanzeige gestellt wird. In diesem Morgenmagazin gedenken wir an jene Opfer patriarchaler Gewalt, die eben jetzt im November verstorben sind. Und da gibt es auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da laut Kriminalstatistik aus dem vergangenen Jahr jeden Tag eine Frau oder Interperson in Deutschland ermordet werde. Zu Anfang möchten wir an Dilan aus Ludwigshafen erinnern. Am 2. November tötete Dilans Ehemann sie mit mehreren Messerstichen im Wohnzimmer, so steht es in einer Polizeimeldung. Im Zimmer nebenan schliefen die gemeinsamen Söhne. Sie sind 10 und 6 Jahre alt. Zu der Beerdigung von Dilan kam die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Auch Steinruck sagte da deutlich, das sei kein Familiendrama gewesen. Das wäre ein Femizid, ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau sei. Schon Jahre zuvor hatte Dylan ihren Mann angezeigt, weil er ihr mit einer Holzbox auf den Kopf geschlagen hatte. Das ging aus einer anderen Polizeimeldung hervor. Doch im Zuge nach der Anzeige habe Dylan eine weitere strafrechtliche Verfolgung ihres Ehemanns abgelehnt. Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland Gewalt. Jeden Tag wird eine ermordet wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Vor 5 Tagen veröffentlichte die Universität Tübingen eine Studie. Jörg Kinsink ist der Projektleiter der Studie und resümiert, dass Femizide oft in Zusammenhang mit einer gescheiterten Beziehung stehen. Wenn der Mann erkenne, dass die Beziehung nun endgültig gescheitert sei. Und wenn er meine, und das könne stimmen oder auch nicht stimmen, dass die Frau sexuell untreu geworden wäre und er dann subjektiv keine andere Möglichkeit für sich sehe, als auf diese Trennung oder vermeintliche Untreue mit einer Tötungshandlung zu reagieren. Wenn ihr auch häusliche Gewalt erlebt oder in eurer Vergangenheit erfahren habt, gibt es in Deutschland ein Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Das ist eben ein bundesweites Beratungsangebot für Betroffene von patriarchaler Gewalt. Unter der Nummer 116 016 ist es rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar. Ich wiederhole, 116 016. In der nächsten Stunde werden wir noch an eine Frau aus Brandenburg erinnern und um 9:15 an eine eritreische Frau, deren Hände abgetrennt auf der Autobahn in Hessen gefunden wurden. Letter Embolo Normaliso war das hier im Morgenmagazin der Freien Radios. Letter Embolo, eine südafrikanische Jazz- und Popsängerin, die schon in ihrer Jugend umhergetourt ist als Ensemblemitglied, als junges Kinderensemblemitglied vom Musical King Kong und dann in den 60ern in die USA ausgewandert ist wegen den verschärften Apartheid-Gesetzen in Südafrika. Und ich finde, so ihren Musical-Hintergrund konnte man auf jeden Fall gut nachempfinden. Aber natürlich ist ihre Musik auch immer noch von südafrikanischen Klängen und Rhythmen geprägt. Genau, Letter Embolo war das. Radio Blau auf 99,2. Im heutigen Morgenmagazin der Freien Radios behandeln wir viel den Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt. Ein Aktionstag, der auf Gewalt gegen Frauen und Interpersonen, also nicht-binäre Trans- und Agender-Menschen aufmerksam machen soll. Dazu finden bundesweit auch mehrere Demonstrationen von feministischen Bündnissen statt, unter anderem auch in Dresden. Zu der heutigen Demo in Dresden werden wir in der letzten Stunde im Morgenmagazin, also um 9:30, mehr erfahren. Da werden wir nämlich mit einer Organisatorin vom Frauenrat Sachsen telefonieren. Bevor wir aber auf heute und auf das aktuelle Jahr schauen, möchten wir an dieser Stelle einen Rückblick anstellen. Wir bleiben in Sachsen, katapultieren uns jedoch exakt 365 Tage zurück in der Zeit, also zum 25. November 2024. Da fand ebenfalls in Leipzig eben eine Demo zum alljährlichen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt statt. Und zu dieser Demo hatte sich eine Redakteurin aufgemacht und brachte collageartige Eindrücke mit. Genau. Und zunächst in dem Beitrag werden wir eine Rednerin hören, die auf der Demo als eine Sozialarbeiterin im ersten autonomen Frauenhaus Sachsens gesprochen hat. In dem autonomen Frauenhaus erfährt sie tagtäglich die Auswirkungen von patriarchaler Gewalt, wie sie nun eingangs in diesem Beitrag schildert. 180.715 weibliche Betroffene von häuslicher Gewalt, 52.330 weibliche Betroffene von sexualisierter Gewalt, 360 Femizide im Jahr 2023. Das bedeutet, alle 3 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland häusliche und oder sexualisierte Gewalt. Täglich gibt es einen versuchten und vollendeten Femizid. In jeder Fallgruppe sind die Tatverdächtigen ganz überwiegend männlich. Diese Zahlen bilden lediglich das Hellfeld ab. Das heißt, sie sind nur die Zusammenstellung aller der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte. Das Dunkelfeld ist erheblich größer und nicht abschließend zu erfassen. Aus dem Lagebild des BKA lässt sich allerdings deutlich ablesen, dass 64% der männlichen Tatverdächtigen deutsche Männer sind. Das heißt, das Bundeskriminalamt bestätigt, dass häusliche und sexualisierte Gewalt kein sogenanntes eingewandertes Problem ist, sondern aufgrund von patriarchalen Strukturen und einem misogynen Menschenbild entsteht. Ein paar Auflagen. Zunächst zur Strecke. Wir haben hier die Auftaktversammlung. Danach laufen wir über die Kalibfeststraße bis zum Volkshaus. Dort haben wir eine Zwischenkundgebung. Und danach laufen wir weiter bis zum kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz. Und damit ist die Versammlung eröffnet und ich übergebe an Sally zur Moderation. Danke. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass jetzt zu dem Zeitpunkt schon so viele da sind. Ich spreche heute als Mitarbeiterin der Frauenkultur und als Teil des Bündnis 25.11., das aus verschiedenen Vereinen, Gruppen und Initiativen besteht, das die ich später nochmal vorlesen möchte. Und genau, wir haben gemeinsam diesen Tag organisiert. Genau, als Bündnis haben wir einen Demoaufruf verfasst, den ich jetzt vorlesen möchte. Patriarchale Gewalt tötet. Femizide sind die Spitze des Eisbergs. Hinzu kommt Gewalt gegen Trans-, Inter-, Agender- und nicht-binäre Personen, zu denen es keine gesonderten Statistiken gibt. Flinter mit Behinderungen sind besonders stark von Gewalt betroffen, oft durch pflegende oder betreuende Personen, sowohl zu Hause als auch in Einrichtungen. Häufig werden sie nicht als Betroffene wahrgenommen und ihr Recht auf Selbstbestimmung wird infrage gestellt. Rechte und rechtsextreme Stimmen nutzen geschlechtsspezifische Gewalt, um Rassismus und das Bild des ausländischen Täters in Anführungszeichen zu verstärken. Wir stehen für eine feministische Perspektive, die Gewalt in all ihrer Komplexität betrachtet und nicht auf das vermeintlich andere abschiebt. Nicht alle Männer sind Täter, aber die Täter sind fast immer Männer. Wir trauern um die Opfer und fordern keine mehr. Der Demokonsens, der von Irina eben schon angekündigt wurde, lautet: Uns ist wichtig, Solidarität zu zeigen ohne National- und Territorialflaggen. Das gilt für die gesamte Demo und für alle Aktionen und Redebeiträge. So, dann würde ich noch gerne verlesen, wer Teil dieses Bündnisses ist, die den Tag gemeinsam organisiert haben. Das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz, keine mehr, feministische Organisierung gemeinsam kämpfen, Femstreik, GEDOC Mitteldeutschland, Saida International, Say It Loud, AG Lisa, Linksnet, Frauen für Frauen e.V. Leipzig, DGB Region Leipzig-Nordsachsen, Weißer Ring, SPD-Frauen, Luise Otto-Peters-Gesellschaft, Lebenszeiten, Werk 2, Kulturfabrik Leipzig, die Frauenkultur, Wegweiser, Deutscher Juristinnenbund, Regionalgruppe Leipzig, Omas gegen Rechts, FIA e.V., Förderverein Sozialer Projekte Leipzig, der MC Coole Wampe Pleißenburg und Wilma die Kulturkutsche. Genau, und damit möchte ich jetzt gerne an den ersten Redebeitrag übergeben. Der wird gehalten von Rena von den Omas gegen Rechts. Danke dir für den Vorschlag. Ja, hi. Frauen, die mit ihren Forderungen zu weit gehen, müssen sich nicht wundern, wenn sie wieder in ihre Schranken gewiesen werden. So lautet eine Frage der Leipziger Autoritarismusstudie, der knapp 26% in Gesamtdeutschland zustimmten. Die aktuelle politische und gesellschaftliche Debatte will uns glauben machen, dass die Gewalt an Frauen von den sogenannten migrantisch gelesenen Messermännern ausgeht. Das ist falsch. Ich möchte euch hier über den Fall Gisèle Pélicaud erzählen. Ihr kennt ihn bestimmt, aber um euch nochmal ganz kurz ins Bild zu setzen. Gisèle Pélicaud ist eine 41-jährige Französin aus Avignon oder aus der Nähe von Avignon, die 10 Jahre lang von ihrem Ehemann durch Tabletten bewusstlos gemacht wurde und sowohl von ihm als auch von Fremden vergewaltigt wurde. Die bewusstlose Frau wurde auf Einladung ihres Mannes von 84 Männern missbraucht, gegen ihren Willen. Dieser Fall zeigt exemplarisch, dass es eben nicht die Fremden oder äußeren Gefahren sind, die Gewalt an Frauen ausüben. Der wahre Horror kommt aus dem nächsten Umfeld, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, von Arbeitskollegen. Täter gibt's in jeder Stadt, jede Bande macht sie platt. Auch nach über 7 Jahren der Ratifizierung durch Deutschland ist der von der Istanbul-Konvention verlangte Schutz immer noch nicht umgesetzt. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. DJB fordert daher beständig eine konsequentere Erfüllung der Konvention. Ja, hi ihr Lieben, ich bin Kerstin und spreche heute für die gesamte DGB-Jugend in Leipzig. Mir ist als Gewerkschafterin schmerzlich bewusst, dass vor allem strukturelle Diskriminierung in unserer gesamten Arbeitskultur ganz tief verankert ist. Es kann der unliebsame Kollege sein, der Maus oder Kleine als angemessene Ansprache seiner weiblichen Kolleginnen empfindet oder der sogar noch viel unliebsamere Vorgesetzte, der jede Beschwerde darüber absolut nicht ernst nehmen möchte. Es kann der vermeintlich zuvorkommende Ausbildungsbeauftragte sein, den Frauen in der Ausbildung tagtäglich ertragen müssen, der ihnen nur leichte oder vermeintlich schonende Aufgaben zuteilt und der jede Ambition der weiblichen Auszubildenden bewusst ignoriert oder auch einfach ausblendet. Es kann auch der ungewollte Griff an Körperstellen sein, es können die Pausengespräche von Kollegen über den weiblichen Körper als Objekt sein und es können im schlimmsten Fall Nötigungen sein, die Frauen nur aufgrund ihres weiblichen Geschlechts erfahren müssen. Vielmehr sind all diese Beispiele Teil eines Systems, das Frauen in eine Rolle drängt, die ihnen immer wieder vermittelt, du gehörst nicht ganz hierher. Mindestens jede achte Frau in unserer Arbeitswelt fühlt sich genau hiervon angesprochen. Meine Lieben, das ist gesellschaftlich untragbar. Ihr nehmt uns Schwestern, ihr nehmt uns Träume, macht sie klein, macht sie leise, macht sie unsichtbar, doch wir werden sie nie vergessen, wir kämpfen für sie jeden Tag, sind nicht gekommen. Uns zu schweigen, wir wollen leben. Femizide passieren weiterhin hauptsächlich im häuslichen Umfeld. Die Bedrohung von Frauen nimmt dort, aber auch darüber hinaus, weltweit täglich zu. Stimmen des Hasses im Netz werden immer lauter. Rechte von Frauen werden eingeschränkt. Misogyne Meinungen öffentlich deklariert. Wir leben in einer Welt, in der ein Mann, der sich zu sexuellen Übergriffen bekennt, zum Präsidenten der USA wiedergewählt wurde. Ich bin Anne und arbeite eigentlich im Werk 2 und mache da die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit einer Kollegin und aber auch Teil des Bündnisses dadurch beim 25.11. Mein Name ist Sally, ich bin Mitarbeiterin der Frauenkultur und ebenfalls Teil des Bündnis 25.11. Auch wenn schon viel in den letzten Jahren passiert ist, ich finde, ein wirklich gutes Beispiel, man muss auch manchmal über gute Beispiele sprechen, ist der Hashtag MeToo. Und seitdem, denke ich, ist es mehr möglich für betroffene Fälle öffentlich anzuprangern. Aber es fehlt natürlich trotzdem noch an sehr vielen. Beispielsweise ist die Lage in Leipzig bezüglich Frauenhäuser extrem miserabel. Letztes Jahr alleine mussten 1.000 Personen, die Redebedarf hatten, abgewiesen werden. Dementsprechend ist es leider auch einfach eine finanzielle Frage. Die Stadt Leipzig hat schon einiges getan, aber solche Mittel müssen beispielsweise über den Bund kommen. Und da müssen wir weiter an die Politik appellieren, dass dafür Gelder bereitgestellt werden. Was auch super wichtig ist, wo ganz wenig gemacht wird, ist Täterarbeit. Das fällt immer noch hinten runter, sowohl in konkreten Fällen, aber auch in der Präventionsarbeit. Die finanziellen Mittel, das sind das eine, aber auch über diesen Tag hinaus und das vielleicht auch einen privat interessiert irgendwie hinaus. Also ob das an Universitäten ist, ob das bei ArbeitgeberInnen ist, ob das egal wo ist. Es muss einfach feste Anlaufstellen geben, es muss feste Strukturen geben, es muss Handlungsmöglichkeiten geben, wenn sich Betroffene melden. Das finde ich auch irgendwie ganz wichtig, dass auch in dem ganzen Umfeld, wo das passieren kann, Ansprechpersonen sind, denen man sich anvertrauen könnte. Das war ein kleiner Eindruck von der Demo am Tag gegen patriarchale Gewalt vergangenes Jahr in Leipzig. Da hatte sich eine Reporterin von Radio Blau und Radio Korax auf den Weg gemacht und hat diese Eindrücke von der Demo mitgebracht. Und das sollte vielleicht auch eine kleine Einstimmung sein auf die heute stattfindenden Demos zum Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt. Es finden Demos in Berlin, in Halle, in Chemnitz, in Dresden und in Leipzig statt. Mehr dazu dann auch um Viertel nach acht, wo für gewöhnlich eben Veranstaltungstipps folgen im Morgenmagazin der Freien Radios, wird heute an dieser Stelle in unserem Themenmagazin eben Demo-Tipps für heute folgen. Genau, also wenn ihr noch ungefähr eine Dreiviertelstunde dran bleibt, dann erfahrt ihr auch mehr, wohin ihr heute gehen könnt, um auf die Straße zu gehen, eben gegen die Gewalt an Frauen und Interpersonen, also Inter-, nicht-binäre und Trans- und Agender-Menschen. Genau. Das soweit. Wir beschäftigen uns gleich nochmal mit der Ikone des Feminismus, nämlich diesem typischen We Can Do It-Plakat, wo eine Frau abgebildet ist im blauen Hemd und das Hemd so hochgekrempelt ist und dann so die Faust geballt nach vorne streckt und hinten dann so We Can Do It steht. Wer das eigentlich ist und was dieses Symbol bedeutet hat damals, als es produziert wurde oder als es hervorgebracht worden ist, aber auch heute noch, dazu dann gleich mehr. Und zum Ende der ersten Stunde beschäftigen wir uns noch mit dem Verhältnis von Feminismus und Antifaschismus. Das soweit ein kleiner Ausblick. Mein Name ist Clay. Es ist der 25. November 2025, der internationale Tag gegen patriarchale Gewalt. Und DOI, ein Musikduo, zwei Frauen oder zwei Flinters, die sagen auch so schön mit dem Titel des nächsten Songs: Mit Gewalt geht doch irgendwie auch alles. Ist vielleicht auch ein bisschen makaber, den jetzt zu spielen. Aber sie sagen nicht nur, mit Gewalt geht irgendwie auch alles. Sie sagen zudem, außer einzuschlafen. Und das finde ich dann auch wieder passend an diesem dunklen Dienstagmorgen um 7:30. DOI. Die Mücke mit dem Mindfulness-Buch erschlagen. Mit Gewalt geht alles, außer einzuschlafen. Ich steh auf, bevor Träume eine Chance haben. Ich rauch so viel, dass Träume keine Chance haben. Ich steh auf, bevor Snooze eine Chance hat. Ich rauch so viel, dass Snoop keine Chance hat. Gedanken ragen wie aggressive Leuchtreklamen. Mit Gewalt geht alles, außer einzuschlafen. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es 1000 Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter 1000 Stäben sehr wenig, da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es 1000 Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter 1000 Stäben sehr wenig, da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Könnte ich mir jetzt nen Traum aussuchen, Hasi? Ständig mit Uzi vor Primark wie Hafti. Die Macht der Nacht lacht über meine Ohnmacht. Schicht im Schach, wenn Dame König tot macht. Matt wie die Nacht, wie sie mich schon wieder auslacht. Ich bin platt, wenn der Morgen auf mich einkracht. Offenbach macht Nacht Schachmatt. Die Côte d'Azur ist da, wo man sie sich macht. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es tausend Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter tausend Stäben sehr wenig, da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Die Nacht macht mich zu diesem Panther im Käfig, als ob es tausend Stäbe gäbe auf ewig. Sehe hinter tausend Stäben sehr wenig, da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Jade 1, Jade 2, Magic Walk, Ding Ding Shake, Ipanema, Pasha, Gold, Chan, Kiosk, Salon Star. Jade 1, Jade 2, Magic Walk, Ding Ding Ipanema, Pasha, Gold. Sehe hinter tausend Stäben sehr wenig, da ist kein Gitter, du Vogel, ich bin mein Käfig. Freies Radio Potsdam. In Potsdam auf 90,7 und in Berlin auf 88,4. Ja, wir alle kennen dieses eine Plakat mit der Frau im, ja, die so ein rotes Kopftuch trägt und ein blaues Hemd. Die Ärmel sind hochgekrempelt und sie ballt die Faust so leicht mit der Schulter nach vorne im Bild. Und oben drüber steht, we can do it. Ja, woher kommt dieses Plakat und wer ist diese Frau dort abgebildet? Einige vermuten, dass es Naomi Parker war, die dort abgebildet wurde. Sie verstarb im hohen Alter am 20. Januar 2018, also vor nunmehr 7 Jahren. Wir beleuchten hier die Irrungen und Wirrungen darum, wie das Plakat zu seinem US-amerikanischen Namen Rosie the Riveter kam und wie sie oder wie es als Vorbild für viele Feministinnen diente. All the day long, whether rain or shine, she's a part of the assembly line. She's making history, working for victory. Rosie the Riveter. Rosie the Riveter. Das ist eine amerikanische Ikone der Frauenbewegung. Bei uns ist sie besser bekannt als die Frau von dem We Can Do It Plakat. Mit blauer Arbeitskleidung und dem roten Kopftuch krempelt sie den Ärmel hoch und zeigt uns ihren Bizeps mit geballter Faust. Uns ist das Plakat als Symbol des Feminismus aus den 80er Jahren bekannt. Die Geschichte dieses Plakates beginnt aber bereits während des Zweiten Weltkriegs in Amerika. Nach dem Kriegseintritt der USA wurde ein Großteil der männlichen Arbeiter zur Armee eingezogen und die Frauen wurden in der Produktion benötigt. Zumeist arbeiteten sie dann auch in der Kriegsproduktion, bauten Panzer, Flugzeuge, Bomben, Munition oder nähten Uniformen. Unter anderem arbeiteten diese Frauen auch bei der Firma Westinghouse Electric. Diese beauftragten den Künstler J. Howard Miller damit, Werbeplakate zu entwerfen, um die Arbeitsmoral zu steigern. Im Jahr 1943 hing das Plakat We Can Do It dann zusammen mit vielen anderen Plakaten für einige Wochen in einer Fabrik. Dennoch hatte dieses Poster, das wir alle kennen, noch nichts mit dem Namen Rosie the Riveter zu tun. Besonders in den USA werden dieser Name und das Plakat von Miller aber oft miteinander in Verbindung gebracht. Nur, warum? One word! Copyright! Rosie the Riveter, so hieß eigentlich ein Bild, das auf dem Titelbild der Saturday Evening Post abgebildet war. Norman Rockwell hatte eine Frau gemalt, im Blaumann mit rotem Kopftuch, die einen Riveter über ihrem Schoß liegen hat. Einen ihrer Füße hat sie auf Hitlers Mein Kampf abgestellt. Der Riveter ist übrigens eine Nietpistole. Damit konnte man zum Beispiel die Wände von Schiffen oder von Flugzeugen vernieten. Nun hatte Rockwell aber für sein Bild von Rosie the Riveter ein Copyright und nach Ende des Zweiten Weltkriegs verschwand das Bild aus der Öffentlichkeit. Der Name Rosie the Riveter stand jedoch bald symbolisch für die Frauen, die im Zweiten Weltkrieg in Amerika in der Kriegsproduktion gearbeitet hatten. Und damit wurde der Name auch auf die Frau auf dem We Can Do It-Plakat übertragen. Dieses Plakat wurde dann in den 80er Jahren in der feministischen Bewegung populär, eben weil es kein Copyright hatte, und fand so Eingang in die Popkultur. Allerdings gab es nicht nur diese zwei Rosie the Riveter-Plakate, sondern auch zwei verschiedene Frauen, die meinten, das Vorbild für das bekannte Plakat von Miller gewesen zu sein. Keeps a sharp lookout for sabotage, sitting up there on the fuselage. That little frill can do more than a mill can do. Rosie the Riveter. Zuerst meldete sich Geraldine Doyle. Sie war während des Weltkriegs Metallarbeiterin in Michigan. Noch während des Kriegs wurde in mehreren Zeitungen ein Schwarz-Weiß-Foto veröffentlicht, von dem nun angenommen wird, dass es die Vorlage für Millers Plakat war. Doyle fand 1984 ein Foto von sich, welches sie in ähnlicher Kleidung und bei der Arbeit Anfang der 40er Jahre zeigt. Daher glaubte sie irrtümlicherweise, sich selbst in der Fotovorlage für Millers Plakat zu erkennen. Doyle starb im Dezember 2010. Die Frau, die tatsächlich auf dem Foto zu sehen ist und die demnach vermutlich die Vorlage für das Plakat war, heißt Naomi Parker. Erst 2011, bei einem Treffen von ehemaligen Kriegsarbeiterinnen, sah Parker ihr Foto, nimmt dem Plakat von Miller und entdeckte darunter den Namen Geraldine Doyle. Doch ihre ersten Versuche, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass sie eigentlich auf dem Bild zu sehen war, scheiterten. Erst mit Hilfe von Professor Kimball, der eigentlich zur amerikanischen Propaganda während des Zweiten Weltkriegs forschte, fiel die Aufmerksamkeit auf Parker. Anfang der 40er Jahre, als Parker in einer Fabrik arbeitete, hatte ein Fotograf der Acme Photo Agency ein Bild von ihr gemacht. Auf dem Foto sieht man Naomi Parker bei der Arbeit. Sie ist von der Seite fotografiert, trägt einen Arbeitsoverall und ein Kopftuch, das ihre Haare bedeckt. Sie ist geschminkt und beugt sich über eine Drehmaschine, die sie bedient. Kurze Zeit später erschien das Foto neben einem Artikel im Oakland Post Inquirer. Parker schnitt das Foto und den Artikel aus der Zeitung aus und bewahrte es 70 Jahre lang auf. Während das Plakat, dessen Vorbild sie vermutlich war, weltberühmt wurde, kam ihr nie der Gedanke, dass das Plakat mit ihrem Foto im Zusammenhang stehen könnte. 2016 wurde dann öffentlich, dass eigentlich Naomi Parker auf dem Foto zu sehen ist und nicht Geraldine Doyle. Aber auch, ob Parkers Foto tatsächlich das Vorbild für das Plakat war, ist nicht sicher, denn Miller, der das Plakat designt hatte, starb bereits 2004. Bis dahin hatte ihn nie jemand gefragt, wer die Vorlage für We Can Do It war. Doch die Vermutung liegt nahe, dass es Parker war, da Miller 1942 in Pittsburgh lebte und das Foto von Parker damals in der Zeitung The Pittsburgh Press erschienen war und am 20. Januar 2018, im Alter von 96 Jahren, starb dann auch Naomi Parker. Hinter dem Plakat von Miller und die Irrungen und Wirrungen um die Figur des We Can Do It's Plakat zeigen auch, dass Rosie the Riveter eben bereits während des Weltkriegs ein Symbol war. Ein Symbol zunächst für patriotische amerikanische Frauen, die gewissermaßen ihren Teil zum Kampf gegen Nazi-Deutschland leisteten. Gleichzeitig symbolisiert die Figur Rosie the Riveter eine neue Episode in der Entwicklung des Feminismus. Bereits während des Ersten und noch einmal während des Zweiten Weltkrieges musste man anerkennen, dass Frauen sehr wohl in der Lage waren, vermeintliche Männerarbeit zu verrichten und dass der Sieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland ohne die Frauen nicht möglich gewesen wäre. In den 80ern wurde die Frau mit dem Slogan »We can do it« wieder zur Ikone und diesmal zum Glück unabhängig von ihrem Patriotismus. Das Poster wurde gewissermaßen sinnentfremdet. Und We Can Do It ist bis heute eine Bestätigung für Feministinnen und Feministen. Wir können erfolgreich gegen Sexismus und Ausbeutung sein, wenn wir die Ärmel hochkrempeln und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das war also die Geschichte hinter dem bekannten Plakat von Rosie the Riveter, die Frau, die in blauem Hemd und Ärmel hochgekrempelt auf einem Plakat abgedruckt ist mit einem roten Kopftuch und hinter ihr steht We Can Do It, ein Plakat, das ein Symbolbild für die Emanzipation geworden ist und für den feministischen Kampf steht. Und im Beitrag haben wir eben gerade Rebel Girl gehört. Und ich versuche jetzt, eigentlich hatte ich einen anderen Song eingeplant, aber why not? Lass uns doch einfach von Bikini Kill eben Rebel Girl zu Ende hören. Oh, jetzt. Viele feministische Räume sind antifaschistisch und auch AntifaschistInnen verstehen sich meistens als feministisch. Womit sich Antifa-Strukturen jedoch seit ihrer Entstehung konfrontiert sehen, ist eben feministische Kritik, des Paternalismus und an patriarchalen Machtmissbrauch. Diese Kritik wurde nicht selten aus den eigenen Reihen geäußert. Christine Jennecke und Almut Degener haben sich dieser komplexen Beziehung zweier Bewegungen gewidmet und sich dabei vor allem auf Ostdeutschland fokussiert. Zunächst ging es um ihre Beobachtung der zwei Bewegungen und die Unterscheidung zwischen ostdeutschen und westdeutschen Strömungen von Antifaschismus und Feminismus. Ich glaube, wir sehen sowohl bei der Antifa-Entstehung und Entwicklung der verschiedenen Gruppen als auch bei der Frage, welche Rolle Feminismus spielt, einen deutlichen Ost-West-Unterschied. Im Osten haben wir allein schon durch die DDR-Prägung so ein erstmal offensichtliches oder so ein vermeintliches Bild von einer gleichberechtigten Frau, was auch viele der Aktivistinnen in der Zeit, also so, ich spreche jetzt so von Anfang der 80er Jahre und dann auch noch bis in die 90er Jahre, was so sehr auch das Rollenbild prägt und das Bild auch gleichberechtigt den männlichen Aktivisten gegenüber zu sein. Und das ist eine andere Debatte und eine andere Perspektive, als die Frauen in Westdeutschland zu der Zeit haben. Und eine andere Entstehungsgeschichte, was auch die Frauenbewegung und die feministische Bewegung in Ost und West angeht. Also da kommen zwei unterschiedliche Strömungen zusammen, sowohl auf der einen Seite die Frauenbewegung im Westen sehr stark auch akademisiert und im Osten eben mit einem anderen Rollenverständnis, mit einer anderen sozialen und politischen Prägung und auf der anderen Seite eben die Antifa-Bewegung oder Antifa-Strukturen in der Zeit, die auch sehr unterschiedlich entwickelt haben. Auch da wieder im Osten das Bild eines antifaschistischen Staates und sowohl das Bild der Gleichberechtigung als auch des Antifaschismus natürlich mit der Realität auch nicht unbedingt übereingestimmt haben und für Aktivistinnen in der Zeit genau das auch eingefordert wurde, die Gleichberechtigung und auch der Antifaschismus. Ich würde sagen, das ist so was so sehr speziell ist, auch am Osten, was wir in der Form im Westen nicht wiederfinden. Da haben wir in Westdeutschland vor allem einfach unterschiedliche Theoriedebatten, aber auch Streitpunkte, unterschiedliche subkulturelle Prägungen, die viel stärker das, ich sag mal im weitesten Sinne, linke Engagement prägen und sich an anderen Themen abarbeiten. Okay, das heißt, der antifaschistische und feministische Aktivismus war zu Beginn der Entstehungsgeschichte um die Wendezeit rum oder auch schon in der DDR davon geprägt, das umzusetzen, was sich eigentlich der Staat schon so auf die Fahne geschrieben hat. Inwiefern hat sich das Verhältnis von Feminismus und Antifa im Vergleich von damals und heute geändert? Und wie feministisch waren denn dann diese Antifa-Gruppen, die im Osten in den 80er Jahren, 90er Jahren entstanden sind? Also vielleicht erstmal grundlegend, ich glaube, der Begriff Feminismus war kein Begriff, der in den 80er Jahren so sehr benutzt wurde. In den 80er Jahren entwickelt sich in der DDR eine unabhängige Frauenbewegung, also eine nichtstaatliche Frauenbewegung, die das, was ich jetzt gerade so ein bisschen kurz zusammengefasst hat, also dieses Idealbild von gleichberechtigten Frauen auch in Frage gestellt hat oder die Umsetzung dessen und die Realität dessen in Frage gestellt hat und ja ein anderes Engagement gefordert hat und auch eine andere Beteiligung von Frauen in der Politik und auch hinsichtlich von eigenen Räumen, also sowas wie Frauencafés, die in der Zeit entstehen, Frauengruppen, die sich für parlamentarische Arbeit stark machen. Und das ist was natürlich, was auch die Antifa-Aktivistinnen dann in der Zeit prägt, aber weniger dieser Begriff vom Feminismus. Es ist tatsächlich so, dass es da auch ganz unterschiedliche Stimmen gibt, mehrheitlich eher eine Ablehnung auch dieses Feminismusbegriffes gibt, weil das als was Bürgerliches aus dem Westen auch abgelehnt wird. Das ist sozusagen auch so ein bisschen das staatliche Narrativ, so eine Abgrenzung in den Westen, aber auch Frauen in der Zeit, und das betrifft dann vor allem die Frauen in der Antifa, gar nicht so sehr diese Theoriedebatte führen. Ist es jetzt Feminismus, ist es nicht Feminismus? Und der Begriff, mit dem gearbeitet wurde, war eher Frauen. Also es ging um Frauenrechte, es ging um eine Frauenbewegung. Das heißt, die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit wurde schon wahrgenommen, aber eben auf wirklich einer praktischen Ebene, einer konkreten Auseinandersetzung um Rollenverteilung in Gruppen, eine Auseinandersetzung um Sexismus, um sexualisierte Gewalt und so gar nicht so sehr aus dem akademischen Wording. Und die Antifa, ich meine, es ist natürlich schwierig, das so zu verallgemeinern, aber unser Eindruck ist schon, wir haben mit Aktivistinnen aus der Zeit gesprochen, wir haben zahlreiche Dokumente uns angeschaut von Gruppen und Aktivistinnen aus dieser Zeit Und da wird schon deutlich, dass es zum einen eine Abgrenzung dann zum Westen gibt. Und dann gibt es natürlich Leute, und das sind zumindest in den Berichten von den Aktivistinnen in der Zeit, häufig männliche Aktivisten, die dann sagen, ja, die rechte Gewalt ist so präsent, wir haben jetzt hier keine Zeit für Theoriedebatten. Also die Abwehr der unmittelbaren Bedrohung ist sozusagen das Primäre, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und alles, was vermeintliche Theoriearbeit ist, steht hinten an. Kann man natürlich aber auch als eine sehr gute Ausrede nutzen, um zu sagen, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Wir wollen uns nicht mit Sexismus in den eigenen Strukturen auseinandersetzen. Wir wollen uns nicht mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die durch Geschlecht geprägt sind, auseinandersetzen. Also ein schwieriger Kampf, den dann auch Frauen in dieser Zeit in den Gruppen führen müssen. Und das zieht sich schon, also wenn wir uns über die Jahre die Entwicklung anschauen, das zieht sich schon einfach über die Jahrzehnte weiter. Auch im Osten, und es ist im Westen in der Zeit, ist es nicht anders, ist die Antifa sehr männerdominiert. Also es gibt vor allem in den 90er Jahren ganz viel Debatten darum, welche Räume können Frauen überhaupt für sich in Anspruch nehmen. Männliche Aktivisten, die einfordern, die Frauen müssen sich erst bewähren, damit sie überhaupt Anspruch darauf haben, eigene Räume für ihre Pläne oder für ein Frauencafé zu nutzen. Auch Frauen in gemischtgeschlechtlichen Gruppen berichten später, dass sie dominant sein mussten und es insgesamt an Empathie und Sensibilität für eher leise Töne gab. Und das heißt, das ist sozusagen noch was, was sich dann auch in den Jahren weiterentwickelt. Es geht nicht nur allein um Frauen. Also die Sprache damals in den 90er Jahren ist sehr stark dichotom. Es wird von Männern und Frauen geredet. Die Gruppen bezeichnen sich als Frauengruppen. Das verändert sich über die Jahre. Das verändert sich durch ein Selbstbewusstsein von verschiedenen Akteuren in diesen Gruppen, dass sich da die Selbstbezeichnung und auch die Inklusion von den Leuten, die sich da als feministisch bezeichnen, sich auch verändert. Also wir haben dann in eher den 2000er Jahren Begriffe, wo Frauen, Lesben, Trans und Interpersonen mitgemeint sind und jetzt heute ja seit den 2010er Jahren sich immer stärker der Begriff von Flinter durchgesetzt hat. Also wir sehen anhand der Begrifflichkeit schon, dass sich was verändert hat, aber auch die Themen verändern sich. Man muss aber insgesamt schon sagen, die Anlässe, warum Aktivistinnen sich dann in feministischen Antifa-Gruppen organisieren, sind eigentlich über die Jahre weg die gleichen. Also es geht um Männerdominanz, es geht um sexistisches Verhalten, es geht ganz oft tatsächlich auch um sexualisierte Übergriffe, es geht um Rollenverteilung bei Gruppenaktivitäten, also Flinter mal das Transparent für die Demonstration oder Kochen beim Konzert, und die männlichen Aktivisten sind nach außen hin präsent, knüpfen Kontakte, halten die Reden. Und ganz großes Thema ist natürlich auch die Militanz, wo Männlichkeitsbilder sehr stark eine Rolle spielen. Mhm. Eben gerade hast du ja auch quasi schon darüber gesprochen, was das Verhältnis der Antifa-Bewegung und der Frauenbewegung in der DDR und kurz danach auch mit der Raumaufteilung innerhalb der Linken gemacht hat oder wie sich das dort niederschlug, und hast davon gesprochen, dass sich Frauen oder als solche gelesene Menschen erstmal beweisen mussten, wenn sie quasi linke Räume für sich beanspruchen wollten. Was kann man denn darunter verstehen? Da gibt es tatsächlich mehrere Beispiele, die wir gefunden haben in unserer Recherche. Es gibt zum Beispiel aus Anfang der 90er Jahre ein Buch, wo zum Beispiel auch die Antifa-Guben mit interviewt wird. Und die beschreiben in dem Interview mit den Aktivisten dort sehr anschaulich, dass die Frauen ja beweisen mussten, sich bewähren mussten, um da diesen Frauenraum überhaupt bekommen zu können, weil es erstmal die Notwendigkeit nicht gesehen wurde, dass es für Frauen diese Räume braucht. Und auch innerhalb von Frauengruppen, also auch das jetzt keine homogene Gruppe, sondern auch da Frauen in der Antifa, haben sehr unterschiedlich auch auf Feminismus geguckt. Einige waren ganz bewusst in gemischtgeschlechtlichen Gruppen, weil sie diese Differenz, was sie ja von ihren Eltern und ihren Müttern auch mitgenommen haben, diese Differenz gar nicht so stark machen wollten und gesagt haben, wir sind halt hier genauso selbstbewusst und dominant wie alle anderen. Und dann hatten es Personen, die eben weniger dominant sein wollten oder auch weniger militant auftreten wollten, hatten es dann schwerer. Ja, man könnte ja irgendwie meinen, dass diese Arbeit von Antifa-Bewegungen schon auch so ein bisschen das Verständnis von Arbeitsteilung zugrunde liegt, wo es, glaube ich, ganz viele Gründe für gibt, weshalb das irgendwie dort für notwendig erachtet wird. Und daraus folgt eben, dass so die cis-männlichen Mitglieder dieser Gruppen für vermeintliche Theoriedebatten keine Zeit haben, eher quasi in den direkten Kontakt mit anderen Menschen treten, auch mit politischen Gegnern. Genau, auch diese Militanz, die du da angesprochen hast. Und auf der anderen Seite eben dann die weiblich gelesenen Menschen, die für die Orga und das Kochen auf Konzerten und die Lesekreise verantwortlich sind. Also Antifa ist ja auch heute noch, oder zumindest so dominante AntifaschistInnen sehen sich ja auch heute noch immer wieder mit Vorwürfen des Mackertums und des sexistischen Verhaltens konfrontiert. Da hast du ja jetzt auch schon einige Beispiele für genannt. Hängt das vielleicht auch mit so einer Art so Heldenkomplex oder Bini Adamczak hat das mal Revolutionsfetisch genannt zusammen oder daher kenne ich zumindest den Begriff. Das beschreibt quasi die Situation, in der Menschen nicht mehr primär aufgrund gesellschaftlich emanzipatorischer Ideale für eine Revolution kämpfen, sondern weil sie eben die Aktion, also die Gewalt und die so Ungezügeltheit, die damit einhergeht oder häufig einhergeht, erleben wollen. Und ich habe mich gefragt, ob dieses Phänomen des Revolutionsfetisch in Antifa-Strukturen aus deiner Sicht zu beobachten ist und inwiefern damit vielleicht auch eine kritische Auseinandersetzung stattfindet. Das ist natürlich jetzt sehr komplex. Ich glaube, mein erster Impuls ist gerade, dieser Revolutionsfetisch so ein bisschen abzuwehren, zumindest so für die ersten Jahre, weil ich das so als eine Abgrenzung auch zum West-Antifaschismus sehen würde, der sich als sehr was Revolutionäres verstanden hat und der Ost-Antifaschismus doch nochmal stärker in der Praxis verankert ist und nicht so mit diesem revolutionären Bild. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung, die ist total elementar, die zieht sich über die Jahrzehnte durch und also auch in den Interviews, die wir erst vor wenigen Jahren geführt haben, hast du das Gefühl, die Themen wiederholen sich, die Auseinandersetzungen wiederholen sich, dass uns Aktivistinnen berichten, dass sie das Gefühl haben, wir müssen Kämpfe führen, wie sie in den 90ern schon geführt wurden und wir sind gar nicht weitergekommen. Und natürlich ist Militanz da total zentral. Also ich finde, eines der Zitate, was auch so für die 90er Jahre, glaube ich, so sehr prägend ist, aber auch von der Rollenaufteilung auch heute noch zutrifft, da sagte eine Aktivistin, die Jungsgruppen ziehen los und die Frauen müssen den Telefondienst machen. Also das war die Rollenaufteilung und das zieht sich eben bis heute durch. Und ich finde das ganz richtig, das nochmal ein bisschen auszudifferenzieren und das jetzt nicht, also natürlich die patriarchalen Verhältnisse da schon mit reinzuziehen, aber nicht zu sagen, das ist jetzt nur reine Männlichkeit, sondern das hat natürlich auch was mit so einem, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff Heldenkult so sehen würde, aber zumindest so ein martialisches Auftreten oder zumindest im Selbstbild so eine Notwendigkeit, abschreckend zu wirken. Ich glaube, dass das aber sich sehr stark ausdifferenziert hat und sich da über die Jahre sehr, sehr stark verändert hat, auch was unterschiedliche Formen von Engagement angeht und eine Ausdifferenzierung aus das Engagement. Also schon in den 90ern sehen wir ja, dass es viele Leute gibt und das ist jetzt nicht nur weiblich sozialisierte Personen, sondern auch andere, die sagen, wir haben halt gar keinen Bock auf die Militanz. Wir sehen halt auch andere Formen von politischem Aktivismus als wichtig und zentral an und sehen auch gar nicht die Sinnhaftigkeit da drin, Nazis aufs Maul zu hauen, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Und trotzdem gab es ja schon auch so eine Art des Umgangs von FeministInnen mit eben so dominanten cis-männlichen Antifas, die Forderungen mackern aufs Maul. Oder das fiel ja auch nicht allzu selten oder hört man auch immer noch ab und zu. Daran anschließend vielleicht die Frage, was für unterschiedliche Formen des feministischen Widerstands es damals gab gegen diese innerlinken patriarchalen Strukturen. Und vielleicht noch die Frage hinten rangeschoben, welche Art der Vernetzung mit anderen Gruppen es auch gab, um eben diesem dominanten Verhalten entgegenzuwirken. Ja, ich glaube, da hast du schon den wesentlichen Punkt angesprochen. Also die Netzwerke und die Bündnisse zwischen Flinter, das ist so das, was, glaube ich, die feministische Arbeit sehr stark geprägt und vorangebracht hat und eigentlich ja das Mittel der Wahl war, um sich dann gegen sexistisches Verhalten, sexualisierte Gewalt etc. oder männliche Dominanz in den Gruppen auch zur Wehr zu setzen. Wir haben das schon auch ganz zu Beginn der 90er, dass es auch besetzte Häuser nur von weiblich sozialisierten Personen gibt. dass wir Frauenvernetzungen haben, dass es auch innerhalb der Projekte und Gruppen, also im Rahmen der Ostvernetzung, das ist in den 90er Jahren so eine Struktur, in denen sich die verschiedenen, vor allem linken Projekte, aber auch antifaschistischen Gruppen zusammengetan haben. Und es gibt auch eine Auseinandersetzung dann in der linken Publikation. Also wir haben als ein Beispiel immer jetzt auch mit drinne die Besetzerin-Zeitung, wo da eine Diskussion über sexualisierte Gewalt auch stattfindet. Also sich zu vernetzen, sich zu bestärken und aus dieser Stärke heraus auch nach außen zu treten und in gemischtgeschlechtliche Zusammenhänge auch wieder reinzuwirken. Das ist auch was wir sehen, dass es jetzt nicht eine alleinige Abgrenzung gibt von feministischen Gruppen zu anderen, sondern dass es eigentlich auch immer eine Wechselbeziehung ist, sich zum einen zwar den Raum zu nehmen, aber zum anderen auch wieder reinzuwirken in dann jene Zusammenhänge. Und es zeigt sich schon, dass es da auch noch Leerstellen gibt. Also sowohl natürlich auch in unserer Recherche. Also ich würde sagen, da ist noch total viel an Material und an Wissen noch zu finden. Wir sind da total am Anfang von dem. Also ist gerade wirklich nur so ein Einblick, den wir dadurch geben können. Aber die Leerstelle sowohl im Engagement als auch in der Wissensproduktion darüber ist halt schon auch ein Engagement von schwarzen Personen, von People of Color in der ostdeutschen Antifa als auch Fantifa-Bewegung. Also da gibt es so Ansätze, wo wir sehen, da gibt es ein kritisches Verhältnis, dass schwarze Frauen auch sagen, sie haben sich da nicht gesehen gefühlt und konnten nicht Teil sein. Auch eine Abgrenzung von einem Weißen als eher bürgerlich wahrgenommenen Antifa-Engagement und auch in der Frauenbewegung, dass es da eine Abgrenzung gab und nicht so richtig ein Miteinander. Aber da gibt es eben, wie gesagt, zu wenig Wissen auch darüber, dass wir das so verallgemeinern könnten. Das sagten Christine Jennecke und Almut Degener, die sich der komplexen Beziehung zweier Bewegungen widmeten, nämlich Antifaschismus und Feminismus, insbesondere auf Ostdeutschland schauten. Good morning. You are listening to the morning magazine of the free radio stations. Guten Morgen, ihr hört das Morgenmagazin der freien Radios. Auch vor unserem vielen Radiokollaps. Das Morgenmagazin der Freien Radios auf Radio Korax auf der 95,9 in Halle an der Saale, bei den Freien Radios in Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, ganz Sachsen im Rundfunkkombinat, Radio Swupfurt in Frankfurt oder auf DAB Plus sowie Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus, oder ihr seid bei dem Radio eurer Wahl im weltweiten Webstream zugeschaltet. Am Mikrofon ist heute Clay. Wir haben die zweite Stunde dieses Morgenmagazins schon erreicht. Das heißt, es lohnt sich an dieser Stelle mal zu schauen, was denn nun so thematisch in der zweiten Stunde passieren wird. Genau, um 7:45 kommen ja für gewöhnlich Veranstaltungen und Termintipps. Heute ganz besonders im Speziellen vor allem eben Demo-Tipps. Also heute ist der 25. November, der internationale Aktionstag zu oder gegen patriarchale Gewalt, und dazu finden in den Städten des Sendegebiets auch jeweils Demonstrationen statt, und wo ihr da wann sein müsst, das erfahrt ihr dann um 7:45. Dann beschäftigen wir uns mit einem aktuellen Kinofilm, One Battle After Another, eine Utopie oder Dystopie, man ist sich nicht so genau sicher, nämlich die Vorstellung, dass sich eine linke Miliz gründet und ja, die Revolution sich erkämpft. Das jetzt mal kurz so heruntergebrochen. Ja, Und dann hören wir auch noch ein, oder dann machen wir auch noch gleich noch weiter mit dem Gedenken einer Frau, eines Opfers vom Femizid. Wir wollen nämlich immer anstatt der Nachrichten heute einer weiteren Person gedenken, die an patriarchaler Gewalt im November gestorben ist. Genau, soweit, so gut der Ablauf für die zweite Stunde. Ich stehe im Telefonbuch unter Harvey Hengst und ich bin neu in der Stadt. Kannst du mir vielleicht den Weg zu dir nach Hause zeigen? Kennst du diesen Feminismus-Witz? Such ein Mann, der ihn mir erklärt. Hat einer Zeit, die Nadel im Bäuhaufen zu heben? Bin zu schwach für mein Schwert. Ist das deine Hand da auf meinem Arsch? Oder es war ein Unfall, du schönes DNA-Repertoire. Ah, okay, aber sie ist immer noch da. Tja, Unfälle dauern manchmal offenbar. Du bist ein guter Mensch, weil du eine Frau hast und eine Mutter. Nein, du bist einfach scheiße. Mir tut deine Mutter leid, weil du fremden Söhnen die Erlaubnis erteilt, scheiße zu deiner Tochter zu sein. Aber der Spaß ist aus, ich schreite ein. Dein Chef ist meine Zweitbesetzung, ich komm nur zu spät. Muss vor Übernahme des Planets auch kurz bequem meine Nägel lackieren gehen. Ich bin eine Frau, ich bin halt sehr empfindlich. Nicht wie Omas Porzellan, sondern eine Bombe, Babe. Ich schwöre dir, schwer verbindlich. Wenn ich dein Chef bin, werde ich dich erstmal so richtig fair bezahlen. Yeah, du stehst mir im Weg, lässt mir keine Option. Fragst nach meiner Lieblingsposition. CEO der Nation, bin ein Zerschmetterling, Zerschmetterling, Zerschmetterling, Zerschmetterling. Na klar macht dir Angst, ich bin stärker als du, aber das kennst du schon von Mama Digio. Bin ich eine junge Frau, bin ich eine dumme Frau, bin ich eine Jungfrau, bin ich hässlich. Wenn du Sex willst, muss ich auch. Wenn ich Sex will, bin ich billig. Ich stehe auf dem Schlauch. Was heißt, ich bin billig? Ey, Schnitte schon belegt? Nein, danke. Wenn du mit mir schlafen willst, lächle. Nein, danke. Ist dein Vater Terrorist, weil du Bombe bist? Nee, der ist arbeitslos, aber meine Tante. Lass mal essen gehen. Nein, danke. Vegetarisch sonst? Nein, danke. Bist du dir ganz sicher? Ah, ich schwanke nicht. Darf ich fragen, warum? Scheiße, nein, verdammt. Ey, ich bin Bodybuilder. Ja, das kann ja sein, verdammt. Ich bin gay. Sie ich hab einen Freund. Stört mich nicht. Sag mal, weißt du, was ich meine, wenn ich sage, nein, bin nicht deine Seelenverwandte schreien. Dieses Ehe ist nicht mehr billig, schon als wurde du bestanden. Ich bin eine Frau, ich bin halt sehr empfindlich. Nicht wie Omas Porzellan, sondern eine Bombe, Babe. Ich schwöre dir, schwer verbindlich. Wenn ich dein Chef bin, werde ich dich erstmal so richtig fair bezahlen. Yeah! Du stehst mir im Weg, lässt mir keine Option. Fragst nach meiner Lieblingsposition. CEO der Nation, bin ein Zerschmetterling. Zerschmetterling, Zerschmetterling, Zerschmetterling. Na klar macht's dir Angst, ich bin stärker als du, aber das kennst du schon von Mama Digio. Na klar macht's dir Angst, ich bin stärker als du, aber das wirst du jetzt auch nicht ändern. Shari, Zerschmetterling, hier im Morgenmagazin der Freien Radios. Und weniger witzig geht es nun weiter, denn an dieser Stelle kommen für gewöhnlich Nachrichten, aber heute im Themenmagazin am 25. November, dem Internationalen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt, möchten wir an jene erinnern, die alleine im November Opfer eines Femizids in Deutschland wurden. Unter Femiziden versteht sich die Tötung von Frauen oder eben Interpersonen, also inter, nicht-binäre, trans- und agender-Menschen, die auf ihre Geschlechtszugehörigkeit zurückzuführen ist, also die Tötung, beziehungsweise darauf, dass sie eben nicht cis-männlich sind. Am vergangenen Freitag stellte das Bundeskriminalamt einen neuen Lagebericht zu häuslicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen vor, mit einem ernüchternden Fazit. Schon wieder stieg die Zahl der Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, sodass sie nun ein Viertel der Kriminalstatistik ausmache. Die Statistik bildet nur einen minimalen Bruchteil patriarchaler Gewalt ab und bezieht sich ausschließlich auf die Fälle, in denen auch Strafanzeige gestellt wird. In diesem Morgenmagazin gedenken wir an jene Opfer patriarchaler Gewalt, die nur jetzt im November verstorben sind. Und da gibt es auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da laut Kriminalstatistik aus dem vergangenen Jahr jeden Tag eine Frau oder Interperson in Deutschland ermordet werden. Zu Anfang haben wir an Dilan aus Ludwigshafen erinnert. Nun geht es um eine Frau aus Brandenburg. Am 7. November ermordete im brandenburgischen Templau einen Mann, seine Ehefrau und danach sich selbst. Ähnlich wie im Fall von Dylan ging der Ermordung eine lautstarke Auseinandersetzung voraus und die Polizei vermutet, dass die doppelte Tötung aus dem Streit hervorging. In knapp ein Viertel der registrierten Fälle sind die Täter von Femiziden der unmittelbare Ehemann oder Lebenspartner. Alle 3 Minuten erlebt eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland Gewalt. Jeden Tag wird eine ermordet wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Vor 5 Tagen veröffentlichte die Universität Tübingen eine Studie und Jörg Kinsig ist der Projektleiter der Studie und resümiert, dass Femizide oft in Zusammenhang mit einer gescheiterten Beziehung stehen. Wenn der Mann erkenne, dass die Beziehung nun endgültig gescheitert sei und wenn er meine, und das könnte stimmen und auch nicht stimmen, dass die Frau sexuell untreu geworden wäre und er dann subjektiv keine andere Möglichkeit für sich sehe, als auf diese Trennung oder vermeintliche Untreue mit einer Tötungshandlung zu reagieren. Wenn ihr auch häusliche Gewalt erlebt oder in der Vergangenheit erfahren habt, gibt es in Deutschland ein Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Betroffene von patriarchaler Gewalt. Unter der Nummer 116016 ist es rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar. Ich wiederhole, 116016. Und auch in der nächsten Stunde werden wir an einen Femizid erinnern. Um 9:15 geht es um eine eritreische Frau, deren Hände abgetrennt auf der Autobahn in Hessen gefunden wurden. Du wurdest körperlich angegriffen. Du wurdest massiv bedroht. Vielleicht, weil dich die Täterinnen und Täter als politisch links, Punk, Antifa, einfach als nicht rechts oder als Mensch mit Migrationsgeschichte wahrgenommen haben, weil sie dich als Muslima oder Muslim, als Jüdin oder Juden, als queere, inter- oder Transperson, als behindert oder als sozial benachteiligt wahrgenommen haben, weil sie dich verletzen wollten. Du machst dir nach einem rechten Angriff auf deine Freundin, deinen Freund oder dein Kind Sorgen. Du würdest gern wissen, wie du jetzt am besten unterstützen kannst. Du hast als Zeugin oder als Zeuge einen mutmaßlich rechten Angriff miterlebt und hast Fragen, wie du damit am besten umgehen kannst. Du bist nicht allein. Die Online-Beratung der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt unterstützt dich. Einfach auf mobile-opferberatung.de gehen, Online-Beratung anklicken und Anfrage schreiben. Schnelle Beratung und Chats auf Deutsch und Englisch. E-Mail-Anfragen sind auch in weiteren Sprachen möglich. Radio Korax 95,9. In ganz Deutschland finden heute anlässlich des Internationalen Tages gegen patriarchale Gewalt Demonstrationen statt. Hier gibt es jetzt im Schnelldurchlauf eine kleine Auswahl von Demos, die man in unserem Sendegebiet heute besuchen kann. Täter sein hat System, Gewaltstrukturen durchbrechen. Unter diesem Motto wird in Leipzig heute demonstriert, um auf die gesellschaftlichen und politischen Dimensionen patriarchaler Gewalt aufmerksam zu machen. Start ist um 14.30 Uhr am Grassi-Museum. In Berlin ruft das Netzwerk gegen Femizide Berlin zu einer Demonstration auf. Start ist hier in der Bremer Straße 41 um 17.30 Uhr. Bei dieser Demo sind alle Geschlechter willkommen. Eine halbe Stunde später, um 18 Uhr, geht am Frankfurter Tor eine weitere Demo los, bei der Männer ausdrücklich nicht erwünscht sind. Auch in Dresden gibt es heute eine feministische Demonstration. Unter dem Motto »Die Scham muss die Seite wechseln« wird dazu aufgerufen, um 17 Uhr zum Alaunpark zu kommen, um gemeinsam solidarisch gegen patriarchale Gewalt zu demonstrieren. Mehr zu den Demonstrationen in Dresden und zu einer ganzen Aktionswoche in Dresden werden wir auch heute um 9:30 im Morgenmagazin der Freien Radios behandeln, weil wir mit einer Mitorganisatorin vom Landesfrauenrat Sachsen telefonieren werden. In Halle ruft das feministische Bündnis 8. März zu einer Demonstration auf. Beginn ist um 17.30 Uhr am Leipziger Turm. Weitere Infos gibt es auf Instagram bei 8M Halle. Also eine 8, eine Zahl, ein kleines M und Halle auch klein geschrieben. Alles zusammen. Und auch in Chemnitz geht es um 17 Uhr am Karl-Marx-Monument los. Mehr Infos zur Demo in Chemnitz auch auf Instagram bei chemnitz-nazifrei. An dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr häusliche Gewalt erlebt oder in eurer Vergangenheit erfahren habt, gibt es in Deutschland ein Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot und die Hotline für Betroffene von patriarchaler Gewalt. Unter der Nummer 116 016 ist die Hotline rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar. Ich wiederhole, die 116 016. I'm tired and sick of the way these things turn out. Got my heart full of nothing and my mind still full of doubts. Any place I went, I was used to seeing crowds now. Not a ghost left in this town. I've been running places, places in my mind. Trying to escape it, but found no way to hide. Shadows look like faces, faces I don't like. Oh, they make me crazy, so make them say goodbye. Gun to my head, roll myself a cigarette. Gun to my head, made myself a millionaire. Gun to my head, all the things I never said. Gun to my head, to my head. I'm bored and stuck in a maze I call my life. Wish my memories weren't holding on so tight. Mirror on the wall, let me know, cause I don't know why I'm staying by my side. I've been running places, places in my mind. Trying to escape it, but found no way to hide. Shadows look like faces, faces I don't like. Oh, they make me crazy, so make them say goodbye. Gun to my head, roll myself a cigarette. Gun to my head, made myself a millionaire. Gun to my head, all the things I never said. Gun to my head, to my head. P-Radio. Piep, piep, piep. Gun to my head haben wir gerade gehört von der Dresdner Künstlerin Layla. Die finde ich so melancholisch, aber auch rappisch. Gut, das haben wir jetzt gerade in diesem Song nicht gehört. Poppige Musik produziert und ich habe sie als Vorband oder als Pre-Act bei einem Konzert von Edna, also auch ein Berliner Duo, gesehen im Conner Island in Leipzig. Und vor allem hat mich, also Gun to My Head ist von Layla zusammen auf dem Album Burnout, aber vor allem hat mich bei diesem Pre-Act, also bei diesem Auftritt im Conner Island, Love the Game damals überzeugt. Und dieser Song hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich ein kleiner Fan geworden bin. Und der folgt jetzt nochmal. Game, but I hate the pain. How is the comfy bed? Or the next door neighbor? You act so innocent, yeah, you act. You don't know the things I hide. I love the game, but I hate the pain. Stellt euch vor, es gibt eine linksterroristische Terrorgruppe unter dem Namen French 75. Und eine Person, die dieser Gruppe angehört, wird mitsamt seiner eigenen Tochter von einem rassistischen Soldaten gejagt. Klingt nach einer kleinen Dystopie. Ist es vielleicht auch. Es ist auf jeden Fall Inhalt oder Storyplot eines Hollywood-Films, der gerade zu sehen ist. One Battle After Another heißt er. Und versucht, Film und Revolution zusammenzudenken und zusammenzuführen. Es geht eben um einen Kampf von einer fiktiven linksextremen Gruppe, linksterroristischen Gruppe, French 75 heißt die, wo eben ein Angehöriger mitsamt seiner Tochter von einem russischen Soldaten gejagt wird. Und dieser Hollywood-Film versucht auch so ein bisschen Faschismus, Staat und Kapital weiter in die Gesellschaft zu rücken, beziehungsweise auch einen Nerv der Zeit zu treffen. Ja, Hollywood und linksradikaler Terrorismus, was soll da schiefgehen? Genau das hat sich auch Pia aus der tagesaktuellen und Studierendenredaktion von Radio Korax gefragt, als sie sich den Film One Battle After Another angeschaut hat. Und im Zuge dessen sich eben mit der Geschichte von Revolution im Film beschäftigt. Sie hat sich der Frage angenommen, wie viel Substanz wirklich dahinter steckt und wie vielsichtig und vielseitig die Rolle von Revolution im Kino ist. Und davon erklärt sie nun in einem Beitrag, aber davor beziehungsweise zu Beginn spricht sie davon, mit welchen Erwartungen sie das Kino überhaupt besucht hat. Also ich muss sagen, ich habe im Vorhinein sehr viele gute Rezensionen gehört. Also ich habe so das Gefühl, dass gerade so in der breiten Gesellschaft kommt der Film irgendwie so an, der passt gut in den Zeitgeist, irgendwie so widerständisches Verhalten und sowas. Und ich hatte schon vorher so ein bisschen so den Gedanken, okay, wie wird das wohl umgesetzt werden? Weil wir sind immer noch in Hollywood, wir haben immer noch irgendwie einen hochkarätig besetzten Film. So, der Regisseur Paul Thomas Anderson ist jetzt ein Regisseur, der eher nicht so konventionelle Filme gemacht hat bisher. Und deswegen war ich neugierig. Und ich muss sagen, meine Vorahnung wurde schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen eingetroffen. Also, dass da doch irgendwas nicht stimmen kann oder nicht so richtig. Okay, also wir tauchen ein. Erzähl uns doch mal erstmal, worum geht's denn grob in dem Film? Also, du hast ja schon richtig gesagt, ne? Der Protagonist oder einer der Protagonisten wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Der heißt erst Pat und später dann Bob. Also, der bekommt dann den Decknamen zusammen mit seiner Tochter, die er mit einer anderen Personen aus seiner Gruppe da hat. Perfidia Beverly Hills heißt die. Das ist ein guter Name auch. Ja, genau. Und die kriegen zusammen ein Kind. Und Pat möchte dann sesshaft werden zusammen mit seiner Perfidia, aber Perfidia möchte das nicht. Und generell, also erstmal, vielleicht gehe ich mal darauf ein, wie Perfidia so dargestellt wird. Also sie ist halt eine Person, die sehr im Mittelpunkt steht am Anfang. Also sie ist zum Beispiel, also du hast ja auch diesen rechtsextremen Soldaten da schon angesprochen, der gespielt wird übrigens von Sean Penn, wo ich auch sagen muss, eine sehr, sehr, sehr gute schauspielerische Leistung von dem. Und sie wird sehr stark, also das hat mich am Anfang auch sehr gestört, muss ich sagen, sehr stark sexualisiert dargestellt. So, sie am Anfang gibt es so eine Szene, wo sie den Locklaw, heißt der, dieser Soldat, demütigen will wahrscheinlich. Und dieser rechtsextreme Soldat heißt genau, Locklaw. Mhm. Genau, und dem so eine Erektion abringt sozusagen, also während sie ihn gefesselt hält und mit einer Waffe bedroht und so. Und daraufhin verliebt er sich in sie und nötigt sie und was man dann auch später im Film, was so ein bisschen offen steht, ist sozusagen, dass er dann auch eben der Vater von ihrer Tochter ist. So, aber jetzt mal eher so zum Kern noch. Also Perfidia findet es laut des Films, also wird so dargestellt, als wäre dieses Terroristische, sage ich jetzt mal, oder dieses Revolutionäre, diese Gewalt, eher sowas, was sie halt so, naja, geil macht, sage ich jetzt mal so. Weniger so diese Mission dahinter. Also sie selber drückt es auch so aus, als sie kommt halt aus einer Linie von RevolutionärInnen und das wird jetzt auch so bleiben und deswegen verlässt sie dann die Familie und wird dann auch irgendwie in Haft genommen und deswegen müssen dann halt infolgedessen der Vater und die Tochter untertauchen. Also als Bob und Willa dann. Und die leben dann ihr normales Leben. Der Vater ist dann ein Kiffer, so. Also das ist auch, muss ich dann so am Rand jetzt mal noch so dazu sagen. Also er erinnert im Laufe des Films sehr stark an den Big Lebowski, den Dude. Es ist also auf jeden Fall eine Kifferkomödie auch, denn wie du schon gesagt hast, der Locklaw kommt die dann suchen und die Tochter ist halt eigentlich relativ normal aufgewachsen, aber man merkt auch so, okay, der Vater kommt nicht so ganz klar, ist ständig bekifft, die Tochter kümmert sich eher so um ihn und so und ist ihr ganzes Leben lang damit aufgewachsen, dass sie quasi aber immer auf der Hut sein muss. Also die haben so ein kleines Gerät und wenn das eine Melodie spielt und eine andere Person kommt und hat ein Gerät, was auch die Melodie spielt und dann sagen die sich ein paar Codewörter, dann muss sie mit der Person überall hingehen und der ihr Leben anvertrauen und so. Und das trifft dann halt auch ein. Und da komme ich dann schon zu meiner nächsten Kritik. Nämlich diese Rolle von der Willa ist ziemlich rund geschrieben. Also sie ist halt so, dass die Tochter, also ich muss sagen, in dem Moment, in dem man sie so kennenlernt, das ist ein sehr toller Moment in dem Film, weil sie halt irgendwie Judo anfängt zu lernen bei so einem Sensei. Auf jeden Fall, der Sensei, der ist richtig toll. Er spielt eine sehr gute Rolle in dem Film. Aber Willa ist halt sozusagen mit dem Hintergrund sozusagen dieses Vaters, der sie darauf getrimmt hat, immer vorsichtig zu sein und so, verhält sie sich irgendwie ein bisschen komisch durch den Film hinweg. Und am Ende des Films hat sie dann quasi, übernimmt sie so eine Rolle von wegen so, ja, okay, sie ist jetzt die Hoffnung, sie setzt den Kampf fort, wir können uns zurücklehnen als Zuschauende und keine Ahnung, sowas wie so eine Verfolgungsjagd oder mit Waffen umgehen und sowas, das ist für sie halt so ein Kinderspiel. Ja. Also wir haben jetzt quasi diese zwei Gruppen, die sich da gegenüberstehen. Diese Revolutionäre, die wo auch Willa und ihr Vater irgendwie Teil sind und ja auch Perfidia. Und auf der anderen Seite eben dieser rechtsextreme Soldat irgendwie, der ja auch einer rechtsextremen Gruppe angehört, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, Wikipedia ist sich da ja sehr sicher, dass alles als so eine Darstellung linksextremer Terrorgruppen zu bezeichnen. Wie stehst du denn zu dieser Aussage? Also was wird deiner Meinung nach in diesem Film dargestellt? Also ja, die Bezeichnung als Terrorgruppe ist ja jetzt auch jetzt nichts Unbekanntes, würde ich sagen. Also das ist ja auch was, was wir aus der Realität kennen, dass wenn halt politische Gewalt verübt wird, gerade von links oft halt dann von Terror gesprochen wird. So. In dem Fall ist halt, steht die Gewalt im Vordergrund. Die politischen Botschaften sind natürlich, man kann sie erahnen und ich habe das auch so in den Rezensionen irgendwie so durchgehört, dass Leute das auch so interpretieren, entweder sozusagen, das spielt jetzt in der Dystopie sozusagen, also was passiert, wenn die Rechtsextremen an die Macht kommen, oder es spielt halt in der Gegenwart. Ich würde sagen, beides ist nicht so richtig der Fall, also auf eine Art schon, man sieht schon Parallelen, aber der Film verrät es uns eigentlich nicht so wirklich. Und das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Also man könnte sie schon, glaube ich, wenn man jetzt einfach so ein ganz normaler Rezipient ist, der sich mit nichts irgendwie auseinandersetzt und keine wirklichen Ansprüche so richtig oder politische Ansprüche an den Film stellt, dann könnte man die bestimmt als linksextreme Terrorgruppe bezeichnen. So, ich muss dazu sagen, denen gegenüber steht so eine rechtsextreme Untergrundorganisation, der Christmas Adventure Club, glaube ich. Genau, mhm. Adventurers Club. Mhm. Und die sind halt total, also die sind Bilderbuch-Faschisten halt, ne? Und dass Locklaw die am Ende sucht, hat halt was damit zu tun, dass er eben seinen, in Anführungszeichen sozusagen, diese Beschmutzung durch die, also die seine Tochter halt bezeugt, beseitigen will. So, ne? Weil Locklaw weiß ist und die Mutter der Tochter schwarz. Genau, und ja. Er möchte halt Mitglied sein in diesem Club, so, das ist sein größter Traum. Ja. Genau, also ich finde eben, dass dieser Film genau das halt vielleicht auch zu verschulden hat. Also auf der einen Seite, natürlich ist man ja auf der Seite von dieser linken Gruppe. Das wäre jetzt genau nämlich meine nächste Frage gewesen, weil im Prinzip ist das ja schon eine Entscheidung, Leonardo DiCaprio, also Bob, als Hauptperson zu wählen, der ja als Hauptperson auch immer, wie du sagst, uns eine gewisse Sympathie irgendwie abbringt. Das ist aber ja jetzt relativ Hollywood-untypisch irgendwie, würde ich sagen, dass man da so eine Revolution in den Vordergrund stellt. Inwiefern gelingt es diesem Regisseur, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Paul Anderson, denn überhaupt so diese Revolution zu porträtieren? Oder ist da eine, also kann man eine Revolution überhaupt erahnen? Also Revolution würde ich nicht sagen, dass man die erahnen kann. Also es wird gezeigt, dass sich Sachen tun und dass Leute was machen. Also auch da, wo sie untertauchen und die Leute, die ihnen im Endeffekt, also unter anderem auch der Sensei, die ihnen im Endeffekt zur Flucht dann auch verhelfen, stecken alle irgendwie mit drin in diesem Netzwerk so. Also man sieht schon, dass da so Sachen passieren, aber eine Revolution an sich passiert nicht und es wird auch nicht thematisiert, also deren Absichten werden nicht thematisiert, die Umsetzung wird nicht thematisiert, es ist wirklich einfach nur eine Kulisse, würde ich sagen. Also ne, im Endeffekt ist es ein spannender und wirklich gut gemachter Actionfilm, aber dieses Politische ist wirklich einfach nur Hintergrund. Also das spielt da echt nicht so eine wichtige Rolle für die Handlung. Das ist ja aber jetzt in der Geschichte des Films nicht immer so gewesen. Also wir kennen ja durchaus auch Revolutionsfilme, die wirklich auch die Revolution in den Fokus gestellt haben. Wann war das denn so das erste Mal, wenn du jetzt in deinen Recherchen so ein bisschen geguckt hast, wann so Revolution im Film das erste Mal so aufgetreten ist? Ja, also wenn man jetzt, also Revolutionskino will ich vielleicht mal ein bisschen definieren erstmal, also ein bisschen eingrenzen. Also für mich müsste dann, wenn man Revolution darstellen will, müsste der Prozess der Selbstbefreiung mit den Herausforderungen und der Überwindungsprozess von jetzt Klasse, Gender, Race und so weiter thematisiert werden und zusätzlich halt, wie man dann eben auch die Gesellschaft neu organisieren kann. Eben nicht nur die reine Darstellung, sondern eben auch, dass es wirklich hinterfragt und so durchgesprochen wird und dann natürlich auch ein bisschen zu hinterfragen vielleicht das Thema Gewalt und Gegengewalt. Wenn man sich jetzt mit Revolutionskino auseinandersetzt, dann kommt man am sowjetischen Kino nicht vorbei, denn das hat so Mitte der 1920er Jahre war das nämlich sehr wichtig, also das Thema Revolution damals unter Lenin, denn Lenin war damals so, wusste, okay, der Großteil der Bevölkerung in der Sowjetunion kann nicht lesen und deswegen ist natürlich ein gutes Mittel jetzt das Kino, weil alle Menschen sehen, was auf der Leinwand passiert und verstehen dann halt auch die Botschaft. Und im Zuge dessen wurde damals dann halt auch die Filmproduktion verstaatlicht, was halt auch eben zur Folge hatte, dass mehr Mittel da waren, um sich mit Schnitt und so weiter auseinanderzusetzen, also an Filmen, ich weiß nicht, ob es Hochschulen waren, was auch immer, aber es konnte halt gelehrt werden und das hat dann halt das Filmschaffen auch stark vorangetrieben. Und damals war das Kino noch sehr avantgardistisch und so sozialistisch in der Umsetzung. Also das bedeutet, das Individuum stand nicht im Mittelpunkt, so wie jetzt in Hollywood halt so dieses Abgekulte von HeldInnen, sondern das Kollektiv. Also da wurden dann halt auch einfach normale Menschen aus dem Volk oder so, einfach Laienschauspieler oder so, einfach genommen, um etwas darzustellen. Und ich habe auch eine Definition gefunden von Christoph Hesse über den Avantgarde-Film, der sagt, Als ästhetische Veranstaltung kritisiert er die Reglementierungen, Kodifikationen und Bildverbote. Als politisches Ereignis bekämpft er die Institution, die von den kritisierten Bildern nicht zu trennen ist. Also so gesehen war dann eben die Form, die da entstanden ist, schon revolutionär und nicht nur der Inhalt. Obwohl natürlich das Sowjetkino halt auch hauptsächlich eben Revolution dargestellt hat und nachgespielt hat. Also man kann ja eigentlich festhalten, das Kino war ja immer schon auch eine Art revolutionärer, oder vielleicht der Film war eher schon oft ein revolutionäres Mittel. Du hast jetzt schon kurz angesprochen, dass es nicht nur um die Revolution als Thema ging, sondern eben es auch darum ging, revolutionär Filme zu machen. Also genau, die Filme einfach in ihrer Form revolutionär waren. Wie waren sie denn in ihrer Form revolutionär? Was hat die denn so ausgemacht, dass es da so einen Unterschied zu sehen gab? Ich versuche es mal so zu erklären, wie halt auch der Regisseur, der französische Regisseur Jean-Luc Godard versucht hat. Also wenn man nicht den Anspruch hat, politische Filme zu machen, sondern politisch Filme zu machen, dann muss man diese Produktion irgendwie anders angehen. Also meistens befindet man sich ja in ungünstigen Bedingungen so und dann muss man erstmal versuchen, eben die Kontrolle über die Produktionsmittel sich zu erkämpfen und dann die Produktionsmethoden auch zu verändern. Also er selbst hat zum Beispiel in einige Filme ArbeiterInnen und AktivistInnen direkt mit einbezogen und hat dann die Allmacht der Regie, also von einem Regisseur sozusagen, durch kollektive Strukturen ersetzt. Dann kann man natürlich auch so ästhetische Sehgewohnheiten des Publikums stören, also oder mit den Bildern halt eine kritische Auseinandersetzung anstoßen, irgendwie Fragen aufwerfen. genau, also eben halt diese Ästhetiken und Erzählstrukturen, die halt durch Hollywood irgendwie geprägt wurden, damit zu brechen und radikaler Filme zu machen, also Filme, die einen irgendwie verstören oder erschrecken und wo man sich dann halt fragt, ja, warum haben die das jetzt eigentlich so gemacht? Also ich habe es ja gerade schon erwähnt, ne? Im sowjetischen Kino wurde eben schon sehr viel verändert, ne? Also ein großer Akteur da war Sergei Eisenstein, der halt, also ein sehr berühmtes Beispiel da ist der Panzerkreuzer Potemkin, der auch aus den 20er Jahren ist, wo man halt sozusagen, also es ist fast dokumentarisch und es ist eine sehr strenge Aneinanderreihung von Bildern, also sehr viele Schnitte, sehr viele Ausschnitte und es ist einfach irgendwie so, du hast halt nicht so diesen krassen Helden irgendwie im Vordergrund, sondern es ist irgendwie die ganze Zeit wird einfach nur das Volk gezeigt, es ist an Originalschauplätzen, irgendwelche Schiffe kommen an und so und es wird richtig so, also man fühlt sich so, als wäre man mitten im Geschehen, so zum Beispiel, ne? Also anders als eben so ein Narrativ und dann wird das aufgebaut und dann ist da dieser eine und der sucht sich die alle zusammen und kämpft dann mit denen und am Ende kriegt er dann irgendwie, weiß ich nicht, zur Belohnung noch irgendeine Frau oder so, ja. Also wir wissen ja auch, dass in der Vergangenheit unterschiedliche Filmformate auch immer wieder so unterschiedliche Bedürfnisse der Bevölkerung irgendwie angesprochen haben. Es gab Nachkriegsfilme, so die Revolutionsfilme in den 20ern, das kam ja alles irgendwie nicht von ungefähr. Jetzt sind wir gerade an einem Punkt angekommen, wo Hollywood im Prinzip Filme produziert, die sich alle sehr ähneln, wo, du hattest vorhin das schon angesprochen, wir eben diesen Helden-Epos haben, einer Figur irgendwie folgen. Da ist in den letzten Jahren zwar auch immer wieder mal was aufgebrochen, aber meine Frage ist jetzt, wo passt denn jetzt in diese Geschichte von Filme, die Revolution zeigen und Filme, die revolutionär waren, dieser Film One Battle After Another rein? Also wie, ja, was macht er da? Also ich finde, das ist eine schwierige Frage, weil halt eben, also wenn man sich noch andere Revolutionsfilme anschaut, halt irgendwie so diese Aspekte, was ich vorhin schon meinte, sozusagen, um es einzugrenzen, Revolution halt viel präsenter ist in vielen Filmen, so auf andere Art und Weise. Also, ne, viele erzählen die Revolution nach, viele machen eher so einen, wie ein Kammerspiel oder so daraus. Also, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel aus der DDR, Die Spur der Steine, wo auf einer Baustelle das so ein bisschen sozusagen so dieses, was im Größeren, also durch die SED und, sage ich jetzt mal, den gescheiterten Sozialismus irgendwie so in der echten Welt zu derselben Zeit passiert ist, wird das so ein bisschen hochgenommen und irgendwie so ein bisschen, ja, da wird sich halt Gedanken gemacht eben darüber, was hätte man anders machen können. Und da kommen dann halt auch richtig Probleme auf, ne, zwischen Menschen, die da auf dieser Baustelle stattfinden und so weiter. Und da wird sich halt richtig Gedanken gemacht, so, ne. Dieser Film wurde dann auch verboten, weil, naja, wahrscheinlich so die SED nicht so sehr über sich selbst lachen konnte irgendwie in diesem Fall. Und ich habe dann halt so darüber nachgedacht, weil in dem Film selbst, also in dem Film One Battle After Another, gibt es auch so eine Szene, wo Bob die Schlacht von Algier anschaut. So, das ist auch eher so ein, also es ist kein Dokumentarfilm, also es ist ein Film von Pontecorvo, einem italienischen Regisseur, der so im Neorealismus da sich der Mitte bedient hat und wirklich auch so mit echten Bewohnern von der Altstadt von Algier, also der Kasbah sozusagen, die haben in dem Film mitgespielt und auch ein echter Anführer der algerischen Befreiungsfront, FLN, spielt da mit. Die spielen sich selbst sozusagen und durch die realistische Darstellung hat dann halt der Film irgendwie so eine, auch so eine Möglichkeit dargestellt, eben zu verstehen, wie passieren Revolutionen, beziehungsweise in dem Fall ja der Unabhängigkeitskrieg so, was passiert da? Und dann kann man halt vielleicht auch Parallelen ziehen. Also zum Beispiel in dem Fall, ne, zu zum Beispiel im Irak oder Palästina. So, und dann habe ich halt ein bisschen drüber nachgedacht, dass eben in One Battle After Another sich halt, ne, wir befinden uns halt in der Gegenwart oder Zukunft, also es lässt einfach mehr Raum, um Parallelen zu ziehen. Also wir könnten jetzt schon sozusagen sagen, okay, wir denken darüber nach, in was für einer Zeit befinden wir uns, wir reflektieren irgendwie über gefangene Immigranten an den Grenzen oder über, weiß ich nicht, Kapitalismus, also die, keine Ahnung, Überfallen der Banken und sowas, ne? Und man hat natürlich diese Antagonisten, diese sehr plakativ eingesetzten Antagonisten von dieser rechten Organisation so. Und ja, also dementsprechend steht der Film vielleicht irgendwie so ein bisschen dazwischen. Also der greift ja schon irgendwie so Sachen auf, die einem bekannt sind, so deswegen wahrscheinlich auch diese Einstufung als Terrorgruppe, würde ich sagen. Aber dieser Film denkt halt nicht nach. Der Film stellt nur dar und er unterhält halt gut. Das resümiert Pia von Radio Korax über den kürzlich erschienenen Kinofilm One Battle After Another. Sie hat sich einerseits mit dem Film selbst beschäftigt, aber auch mit dem historischen und kritischen Exkurs von Revolution im Film. Radio Blau muss bleiben, ganz klar. Sie machen ein gutes Programm, ist wichtig. I do what I want, I do what I like. I know what to face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like. I know what to face, I no fear nobody, nobody. Point and kill, if I burn it, it's mine. You can't stop me, hey. Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kiddy gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type, point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. I like, I know what face, I know fear nobody, nobody. Said I do as I want, I do as I like, I know what face, I know fear nobody, no fear nobody. a mini pit. What can you offer? Snakes in the grass, don't trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stuck in custom. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defiant. Mommy say I gotta be a go-go getter. But the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me, huh? Du schaust sie dir an, unsere Instagram-Story. Dabei machst du große Augen auf Rita und Ronny. Du weißt genau, wir sind die krasseste Kombi. Du weißt, dass ich weiß, du wünschst, du wärst unser Pony. Doch du respektierst mich nicht, verschätzt dich ganz gewaltig. Deshalb reflektiere ich dich und komm jetzt mit Gewalt. Trete mit Freude in deine Nichtskönner-Visage. Danach zieh ich durch die Straßen mit der Gangster-Girl-Bagage. Und davor haben wir Little Sims gehört. Point and Kill. Als nächstes spiele ich hier ein Fembreak, ein Format von Radio Z aus Nürnberg, mit dem regelmäßig das Programm interveniert werden soll. So jedenfalls der Anspruch. Heute in unserem Morgenmagazin am Tag gegen patriarchale Gewalt ist diese Intervention natürlich sehr begrüßt. Also lassen wir die achte Folge gleich herein. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Unter diesem Motto fordert die feministische Aktivistin Elif auf, mit ihr und ihren Schwestern auf die Straße zu gehen. Sie selbst engagiert sich schon seit vielen Jahren im antipatriarchalen Kampf und hat mit uns darüber gesprochen, warum Aufhören keine Option ist. Anlässlich des 8. März gehen weltweit Frauen auf die Straße, um laut zu werden. Für das Recht auf Gleichbehandlung, faire Chancen, ein Leben ohne Angst und Gewalt. Auch in Nürnberg gibt es einen Zusammenschluss engagierter Frauen und Queers, die rund um den 8. März Aktionen planen, um auf die Probleme im patriarchalen System aufmerksam zu machen. Eine davon ist Elif. Ich bin seit 20 Jahren in Deutschland und ich bin eine politische geflüchtete Frau. Als Frau habe ich sofort gesehen, wie auch hier gibt es Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Hier gibt es auch Unterdrückungsmechanismus gegenüber den Frauen, besonders Geflüchtete und Migrantinnen. Ich weiß selber, was das heißt, eine Frau sein, eine Flüchtlingsfrau sein, eine Migrantin zu sein, weil wir sind alle von dem sozialen Bereich ausgeschlossen sind. Und deswegen war das schon die Idee, dass ich auch hier weiter gegen Patriarchat, gegen diese Ungleichheit zu weiterkämpfen. Jedes Jahr erneut auf die Straße gehen, jeden Tag weiterkämpfen und das seit 20 Jahren. Auch heute, wo Feminismus schon beinahe als Trend gilt, bleibt der Dank für die engagierten Leute an der Basis oft aus. Dennoch ist es wichtig, nicht aufzugeben, sagt Elif. Also wir haben schon einige Sachen erreicht, aber das reicht nicht. Erstmal, wir sind immer nach wie vor unterdrückt. Wir sind immer nach wie vor unterschiedlich behandelt in der Gesellschaft. Wir müssen viel mehr erreichen, weil die Unterdrückungsmechanismus ist auch sehr tief in diesem System. Nach meiner Meinung, soweit dieses System nicht geändert wird, wird es auch die richtige Freiheit für alle, also nicht nur für Frauen, also für alle nicht geben werden. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Unter diesem Motto ruft Elif auch andere Frauen dazu auf, anlässlich des 8. März mit auf die Straße zu gehen und sich an den zahlreichen Aktionen des 8. März-Bündnisses zu beteiligen. Ich bin sehr überzeugt von diesen Parole, weil ich habe selber das eben gespürt. Wenn ich kämpfe mit meinen Genossinnen, bin ich stärker, bin ich freier und bin ich sicherer. Das sagte Elif im Gespräch mit Radio Z in einem kleinen Format namens Fembreak, eine Intervention im Programm, eine Intervention, um den antipatriarchalen Kampf sichtbarer zu machen. Und es ging zwar gerade um den 8. März, aber natürlich ist heute auch ein guter Anlass, zusammen solidarisch auf die Straße zu gehen und dieses Gefühl mitzubekommen, dieses Emanzipationsgefühl beziehungsweise diese Wirkmächtigkeit, wenn man eben zusammen auf der Straße protestiert. Heute ist nämlich der internationale Aktionstag gegen patriarchale Gewalt und das ist auch das Thema von unserem Morgenmagazin der Freien Radios, das ihr hören könnt bei Radio Korax in Leipzig, bei den Freien Radios in Berlin, Brandenburg, auf DAB Plus sowie auf der UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, sachsenweit im Rundfunkkombinat, bei Radios Fupfurt auch in Frankfurt oder auf DAB Plus, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus sowie bei allen eben genannten freien Radios im weltweiten Webstream. Wir nähern uns schon der letzten Stunde vom Morgenmagazin, in der wir zum einen natürlich das Jugendradio Spezial hören werden, ein Sendeformat, was jeden Dienstag kommt, wo sich die Jugendredaktion von Radio Korax quasi einen Platz geschaffen haben im Erwachsenenhauptprogramm und ihre Themen setzen, heute auch ganz besonders mit einem feministischen Thema. Und um 9:30 geht es um die Demo in Dresden am Aktionstag gegen patriarchale Gewalt. Ich werde mit der Vorsitzenden des Frauenrats Sachsens telefonieren über die Demo, aber auch über die Aktionswochen in Dresden, die jetzt Aktionstage, die jetzt seit einer Woche stattfinden in Dresden, um eben auf die häusliche Gewalt, vor allem an Frauen und Interpersonen, also inter-nicht-binäre und Transpersonen, Agenderpersonen, aufmerksam zu machen. Das soweit ein kleiner Überblick. Und um kurz nach 9, jetzt haben wir genau Punkt 9, also in ein paar Minuten, werden wir einer dritten Frau gedenken. Heute haben wir immer um kurz nach volle Stunde an Frauen erinnert, an Opfer patriarchaler Gewalt, die nur allein im November gestorben sind, also ermordet wurden. Und damit wollen wir gleich anfügen, doch zunächst einmal Born to Fight von She Beast. Been a war going on inside of me. I spent my teenage years crying alone, dying on my bedroom floor. I was struggling. I was struggling. An dieser Stelle kommen ja für gewöhnlich das Jugendradio-Spezial, was wir nun ein bisschen nach hinten schieben werden, weil wir heute im Themenmagazin am 25. November, dem Internationalen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt, immer um kurz zur

lady is sucking on your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. Society is sucking on your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. There was a time this guy, he tried to tell me men can cheat, women can't. Then he proceeded to ask me out on a date and I fucking laughed. If you're a woman, you were made to pleasure me. But out in public, hide them shoulders underneath. Society is sucking on your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. Society is sucking on your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. Society is sucking on your dick. On your dick. And since I got a pussy, I'm a bitch. I'm a bitch. And since you are a dude, yeah, you can tell the truth. But as soon as I do, I'm a bitch. That Bitch von Bea Miller. Ja, auf jeden Fall auch eine Form eben mit Diskriminierung und patriarchaler Gewalt umzugehen, einfach so ein bisschen umzuturnen, also umzudefinieren, wenn die Welt, die Gesellschaft dir vorschreibt, dass du ja an einem schuld bist, einfach die Bitch, die Prostituierte, die Sexarbeiterin, das sexuelle Objekt bist, vielleicht einfach mal sagen, yo, gut, dann bin ich das halt, dann nehme ich halt die Schuld auf mich und lebe mit dieser Scham und Schande, aber dafür genieße ich vielleicht auch mein Leben. Ja, auf jeden Fall auch ein berechtigter Anspruch und es ist auf jeden Fall auch immer berechtigt, eben wütend zu sein, gerade eben als Flinterperson, als Frau, als Inter, als nicht-binäre Trans- oder Agender-Person wütend auf die patriarchale Gesellschaft zu sein und mit der Wut auch eben eine eigene politische Kraft herzustellen und auch einzusetzen, eben in feministischen Kämpfen. Das ist eine Strategie, die auch Emilia aus der queerfeministischen Jugendredaktion Butarus gut kennt und mit der, und sie hat sich auch mit ihrer eigenen Wut und mit ihrer eigenen feministischen wütenden Praxis auseinandergesetzt. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man einfach mal zuhören. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Jugendredaktion Radio Korax. Weißt du, ich bin eigentlich gar nie wirklich wütend. Du hast gelernt zu schauen, was die anderen brauchen. Bedürfnisse zu kennen, alle ihre Launen zu bestätigen, woran sie glauben. Du hast gelernt zu flüstern, während andere fauchen. Du gehörtest zu den Schlauen, die nie viel sagen, aber sehr viel staunen. War jemand traurig, fingst du an, ihn aufzubauen. Du wurdest beliebt, du begannst. ganz ihnen zu trauen. Du hast gelernt zu geben, um etwas zu kriegen, weil alle ja die Gebenden so lieben. Du hast gelernt, als Frau hast du nett auszusehen, in Kleidern rauszugehen und dich niemals aufzulehnen. Denn wer nett ist, der wird meistens nett behandelt. Doch nett hat sich schon immer schnell in Scheiße verwandelt. Du bist so süß, wenn du wütend bist. Wenn du wütend bist. Komm mal runter. Sei halt mal nicht so, so hysterisch. Ganz ehrlich. Okay, vielleicht bin ich manchmal wütend. Ja, auch wenn Leute mich süß finden, während ich wütend bin. Ich bin nicht süß. Literally, ich bin wütend auf dich. Du hast Scheiße gebaut. Ich bin nicht süß. Mich macht außerdem noch wütend, dass Dinge literally designed sind, damit sie kaputt gehen. Ich finde es so abgefahren, dass dieses komplette System von Menschen geschaffen wurde und es Menschen damit einfach so scheiße geht und trotzdem so getan wird, als müsste man nichts verändern. Es ist doch alles okay, wir haben doch Wirtschaftswachstum. Ja, fickt euch Wirtschaftswachstum. Die Klimakrise müssen wir trotzdem erleben. Auch wütend, wenn Leute so tun, als wäre ich nicht von Sexismus betroffen. So nach dem Motto, ah ja, aber hast du es überhaupt selber erlebt? Ganz ehrlich, in Deutschland sind wir doch alle so privilegiert. Ich bin richtig fucking sauer darauf, wie unsere Gesellschaft und mein Medienkonsum mit meinem Selbstbild gefickt hat. Es ist völlig normal, dass ich Fett habe. Es geht doch darum, dass mein Körper einen fucking Kopfstand kann, einen fucking Handstand kann. Aber alles, was mich an meinem scheiß Körper interessiert, ist das bisschen Fett, das dranhängt. Das ist fucking unfair und ungerecht und scheiße. Und warum interessiert mich das, obwohl ich die ganzen Strukturen dahinter kenne? Es macht mich auch immer wütend, wenn ich gar nicht wütend werden kann, weil mir die Gesellschaft eingeredet hat, dass das nicht für Frauen okay ist und ich deshalb einfach traurig werden und heulen muss, sobald mir irgendjemand was Falsches tut oder mich anschreit. Und dann jeder denkt, ich wäre nicht wütend, sondern traurig, aber eigentlich bin ich wütend. Mann, ich will einfach mal nur ordentlich rumpöbeln. Aber das System kannst du schlecht anpöbeln. Also, mache ich zwar gerade, aber sonst so. Und ich bin auch kein pubertärer, hormoneller Teenager. Okay, doch, bin ich. Aber ich kann trotzdem normal denken. Und meine Argumente sind trotzdem genau gleich viel wert. Kannst du bitte um den Inhalt gehen und nicht darum, wer es sagt? Mann, ich habe keinen Bock darauf, wenn ich 40 bin, plötzlich nicht mehr am Patriarchat oder am Kapitalismus zu zweifeln. Ich will genauso auf Demos gehen. Ich will genauso normalen Scheiß machen. Ich will genauso aktivistisch sein. Ich will nicht so abgeschossen sein nach dem Motto, ja, es lohnt sich ja eh nicht mehr zu kämpfen. Das ist dein Leben. Was lohnt sich hier nicht zu kämpfen? Wo bitte hast du irgendwie die Friedenserklärung gehört? All die Dichter und Denker, die hoffnungsvollen Leisen, die nicht stillstehen und die ganze Welt bereisen. Alle, die es wissen, beten und schweigen. Was sich nicht ändert, wird für immer bleiben. Großkonzerne, Macht und Geld bauen sich ihr Monopol in die Welt. Hunger und Elend, Kriege und Mord. Wofür und wogegen hältst du dein Wort? Jetzt bin ich wirklich wütend. Meine Wut schadet nicht nur mir selber. Ich kann damit auch was machen. Ich kann produktiv auf Demos gehen, diese Sendung machen, irgendwas verändern. wo du schon längst aufgegeben hast. Als wäre das System Gott gegeben. Ist es nicht? Und was du brauchst, wird dir niemand geben. Wer du bist, kann dir nie jemand nehmen. Und was du suchst, wird dir nie jemand zeigen. Und was du glaubst, wird dir niemand beweisen. Denn was wir sind, hat noch niemand verstanden. Und was du fühlst, passt in keinen Gedanken. Und wer du bist, wirst du niemals ergründen, wenn du nur tust, was sich andere wünschen. Audre Lorde in her essay The Uses of Anger. Quote: "It is not the anger of other women that will destroy us, but our refusals to stand still, to listen to its rhythms, to learn within it, to move beyond the manner of presentation to the substance, to tap that anger as an important source of empowerment." Quote end. Du darfst wütend sein. Wut ist Veränderung. Wut gibt mir Kraft zu Veränderung. Du darfst nicht nur wütend sein, du musst auch. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man einfach mal zuhören. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal genau Bescheid weißt. Jugendredaktion Radio Korax. Ein Appell von Emilia, einem Mitglied der queer-feministischen Jugendredaktion Wutarus. Emilia hat sich mit der eigenen Wut auseinandergesetzt und auch die individuelle, aber auch die gesellschaftliche, politische Kraft darin gesehen und beschrieben und auch sehr eindrücklich, ja fast schon hörspielartig eben uns mitfühlen lassen und vorgespielt. Eine Frau, die auch gerne ihre Wut ausdrückt, aber in Form von Songs, ist Nashi44. Nashi44 rappt und rollt. Rappt vor allem gegen oder rappt darüber, als ostasiatisch gesehene, gelesene Frau eben sexuell objektifiziert zu werden, und sie hat einen Song herausgebracht und da kommt das Roll her, das heißt Suck on my spring roll, also lutsch doch an meiner Frühlingsrolle. Ich denke, viele von uns wissen jetzt, was für eine Anspielung das ist, genau. Und das hören wir jetzt. Und das war auf jeden Fall eine ihrer ersten Songs auf ihrer ersten EP, Asia Box von 2022. Ja, da geht es auf jeden Fall eben auch um Wut und um den Ausdruck oder um Selbstbehauptung und sich eben stark gegen patriarchale Gewalt und Stigmatisierung und Diskriminierung einzusetzen und einzutreten und auch einfach mal rumzupöbeln, genauso wie es Emilia von der Wutarus-Redaktion eben auch uns vorgemacht hat. Gelbe Schlitze, ja dann geh doch zur Post. Diese Pussy hier ist Gold und für dich Fort Knox. Hast du Yellow Fever, schick ich dich zum Doktor. Er macht Schnipp, Schnapp und du singst im Engelschor. Asian Girls of You Porn, guckst du so wie Rom-Coms. Boy, du bist so lost, sag mir, wo ist dein Tom-Tom? Ziehst mich mit deinen Blicken aus wie ein Bonbon. Eine Bombe von mir und du fliegst bis nach Hongkong. Marinier und frittier dich so wie Entecross. Mach dich süß-sauer, gib dir Center Shock. Schießt du von meinem Club, geht für dich Entry Stop. Sriracha Hot Bitch, gib dir ein Asia Box. Ich mach Schlitz-Schlitz mit meinen Chopsticks. War nur ein Witz-Witz wie deine Optik. Zu viel Blitzlicht wegen mein Dutch-Shit. Komm mir Misfit, wie ich den Kopf fix. Sag, komm mal Spring Roll. Balls. Kiss meine Drain Balls. Lick this peach hole. Suck on my ring roll. Drown in my fish sauce. Ja geil, mein erster Freund hatte nen Asia-Fetisch, hat sich ständig exotischer Begriffe entledigt. Ich dachte doch ernsthaft, diese Liebe hält ewig, bis ich gecheckt hab, das ist irgendwie eklig. Hast ein gestörtes Verhältnis zu deiner Sexualität, interpretierst in mich was rein, was bei anderen Chicks nicht geht. White male gaze, Kontakt mit dir war ein Fail, bei den nächsten Red Flags werde ich direkt bailen. Ob in Dessau oder Atlanta, ihr zeigt keinen Respekt vor unseren Schwestern. Bin ich deine Ling Ling und noch nicht deine Geisha. Ich bin nicht da für dein White Male Pleasure. Suck on my spring roll. Suck. Drown in my fish sauce. Kiss meine Drag Balls. Lick this peach hole. Suck on my spring roll. Radio Korax 95,9. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame. Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin again. The birds and the bees ain't got nothing. The birds and the bees ain't got nothing. Energy. Fumble. I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now serious talk that they talk. Go. No bit langa here speaking. Listen. In this world we deal. Members say ya. One day go come. When we all go go. Before long. We go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see. With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, no heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. Gain, gain. The birds and the bees ain't got nothing. Sampa the Great und Nadim Dim Gazim Nadim Dim Gabisi. So. Wir sind im Morgenmagazin der Freien Radios bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg, bei Radio Korax in Halle, bei Radio Blau in Leipzig, sachsenweit im Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1. Genau, und bei Colloradio in Dresden sind wir auch zu hören. Und um Dresden, darum soll es sich nun gleich gehen. Und zwar habe ich Dr. Jessica. Oh. Entschuldigung, Dr. Jessica Bock am Apparat. Dr. Jessica Bock ist vom Landesfrauenrat Sachsen ein Verein, der heute in Dresden die Demo am Internationalen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt mitorganisiert. Und wir begrüßen Sie zunächst einmal jetzt im Morgenmagazin. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, danke für die Einladung. Super, genau. Es wird jetzt gleich natürlich auch um die Demo gehen, aber zunächst einmal davor um den Anlass. Also der Internationale Aktionstag zu Gewalt an Frauen ist mehr oder weniger auch immer so der Zeitpunkt bzw. der Anlass, wo die bundesweite Kriminalstatistik veröffentlicht wird. Also die wird immer so ein paar Tage vorab veröffentlicht. Und diese Kriminalstatistik, die bezieht sich immer auf das vorangegangene Jahr. Also vor vergangene Woche wurde eben die aktuelle Bundeskriminalstatistik veröffentlicht, wo es eben um die Daten aus dem Jahr 2024 geht. Und erneut wurde für 2024 ein Anstieg der Fallzahlen ermittelt, also Fallzahlen in Bezug auf häusliche Gewalt. In der Tat sollen sogar ein Viertel der Straftaten in Deutschland, die registriert werden, eben Vorfälle oder Fälle von häuslicher Gewalt sein. Und das sind ja eigentlich nur die Zahlen im Hellfeld, weil viele Menschen oder viele Betroffene von patriarchaler Gewalt oder auch häuslicher Gewalt, die gehen ja gar nicht erst zur Polizei und melden eben die Straftat. Und zugleich, oder das jetzt mal so als Hintergrund im Kopf zu behalten, gab es aber auch Anfang des Jahres das Gewalthilfegesetz, beziehungsweise wurde das beschlossen. Das ist ein rechtsgültiger Anspruch auf Schutz und Unterstützung für Frauen und Kinder, die eben häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Da gibt es jedoch auch einige Diskrepanzen, weil zum Beispiel in einem Taz-Artikel davon gesprochen wird, dass theoretisch 21.000 Plätze in Frauenhäuser benötigt werden, um diesem Schutz und der Unterstützung für Frauen und Kinder gerecht zu werden. Zurzeit allerdings nur maximal 8.000 Plätze vorhanden sind. Wie bewerten Sie Dr. Jessica Bock als Vorsitzende vom Landesfrauenrat Sachsen die Situation für Frauen, aber auch Kinder und queeren Personen in Deutschland, gerade um eben auf diese zwei Fakten, nämlich die Bundeskriminalstatistik von 2024 und eben die Neuerung vom Gewalthilfegesetz zu blicken? Bei Zahlen zeigt deutlich, dass wir bei dem Thema gegen Frauen, Gewalt gegen Personen, dass wir es in einem gesamtgesellschaftlichen Problem, das dringende Lösungen und Infrastrukturen braucht. Und der heutige Tag dient dazu, das Thema aufmerksam zu und die öffentliche die Bevölkerung, aber auch nochmal die Politik zu sensibilisieren und auch mal schnell handeln. Das Thema Gewalt an Frauen und der Kampf ist eigentlich so, die Frauen bewegen selbst, das muss sagen. Und dass wir heute die Sache gehen, ist ein Ergebnis der unbewegten Kämpfe der 970er. Da wurde das Thema auch posiert, auch ja improvisiert und so auch breiter öffentlich getragen. Und dieser Druck der Ausgewolle durch Feste, durch uns führte dazu, dass 1991 der Tag international angeführt wurde, zu dienen, zu sensibilisieren und Öffentlichkeit herzustellen. Und die Zahlen zeigen, dringend Handlungsverfahren, das Gewaltgesetz ist wichtiger, aber die Frauen haben erst 2030 oder 2030 einen Rechtsbruch auf einen kostenlosen Frauen und auf Berater. Das ist natürlich zu spät. Es muss eigentlich sofort umgesetzt werden. Wir können nicht noch mehrere Jahre warten und Frauen Welt aussetzen und nicht den Schutz und Unterstützung anbieten, die sie eigentlich brauchen. Und die Dinge zeigen auch wirklich das Sein, dass wir sein im Land Lebensgefahr bedeuten. Das ist der eigentliche Skandal. Es kann sein, die Hälfte der Bevölkerung hier ja in dieser Gesetz ist dieser Meinung nach grundgesetzwidrig, ne? Dass Menschen unabhängig ihrer Herkunft, des Geschlechts, ihrer Orientierung und so weiter halt Schutz bitten und auch in Freiheit und Würde hier leben können. Mhm. Ja, Frau Dr. Jessica Bock, vielleicht können Sie doch noch mal sich ein paar Meter bewegen, weil die Verbindung ist doch so ein bisschen höckelig und bröckelig. Also es geht, wenn man sich konzentriert hinsetzt und zuhört, aber es ist dann doch ein bisschen abgehackt. Ich stelle dennoch schon mal auch meine nächste Frage, nämlich, also Sie haben eben gerade auch schon skizziert, dieser internationale Aktionstag gegen Gewalt, gegen patriarchale Gewalt oder Gewalt an Frauen und Mädchen, wie er auch früher mal hieß, ist ja schon auch ein Aktionstag, der jetzt nicht neu ist, sondern in Tradition von 30 Jahren steht. Nun sind 30 Jahre schon auch ein, ich sag mal, happiger Zeitraum, also ein langer Zeitraum. Inwiefern haben sich denn Forderungen in diesen drei Jahrzehnten verändert? Die haben sich leider nicht so stark verändert, weil die Probleme also die gleich geblieben sind. Genau, ich gucke hier aus dem Fenster. Genau. Also die Forderungen sind eigentlich im Großen und Ganzen gleich geblieben, nämlich dass eine ausreichende Infrastruktur an Schutzangeboten, Frauenhäusern mit ausreichenden Plätzen, mit Beratungsangeboten, dass das da ist, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Und was auch gleich geblieben ist, ist die Forderung nach Prävention. Es darf ja erst gar nicht zur Gewalt und zu Übergriffen kommen, sondern es müssen Maßnahmen ergriffen werden, gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, um

wir diese Ziele nicht aufgeben dürfen und da auch immer wieder hart darum kämpfen müssen, dass es weitergeht. Genau. Und was die anderen Redebeiträge betrifft, da bin ich leider in Unkenntnis, aber ich denke, dass Sie auch noch mal darauf aufmerksam machen werden, welche Maßnahmen es jetzt braucht und warum dieses Thema auch noch mal wirklich wichtig ist und dass es sich hier um ein Thema handelt, das die gesamte Gesellschaft angeht, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, dass in allen Gesellschaftsschichten vorkommt, unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religion. Auch das müssen wir immer wieder benennen. Und dass wir immer noch in einem patriarchalen Geschlechterverhältnis leben, das diese Gewalt begünstigt und noch damit die Hauptursache ist, dass Frauen dieser Gewalt ausgesetzt sind. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Wort und wenn nicht sogar ein Schlusswort. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Jessica Bock, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben, um mit uns darüber zu sprechen, genau, welche Themen oder welche Forderungen am Internationalen Aktionstag gegen patriarchale Gewalt eben präsent und dominant sein sollten, auch bei Politikmachenden ankommen sollten und auch ein kleiner Einblick auf die heute stattfindende Demo, die Scham muss die Seite wechseln, das ist das Motto in Dresden und zur Demo wird um 17 Uhr aufgerufen, zum Alaunpark zu kommen, um dann gemeinsam solidarisch eben gegen patriarchale Gewalt zu demonstrieren, nicht nur Gewalt an Frauen und Mädchen, auch an queeren Menschen. Genau. Lieben Dank. Genau. Gerne. Dankeschön. Schönen Tag dann noch und erfolgreiches Kämpfen. Dankeschön. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Genau. Das ist ein kleiner Einblick auf Dresden, was da heute stattfinden wird, beziehungsweise die Demo, die Scham muss die Seite wechseln. Ich habe es gerade schon erwähnt, um 17 Uhr zum Alaunpark. Das sind die zentralen Informationen, die ihr braucht, wenn ihr in Dresden wohnt. Wenn ihr in Leipzig wohnt, dann findet heute schon um 14.30 Uhr eine Demo statt, nämlich mit dem Motto Täter sein hat System, Gewaltstrukturen durchbrechen. Wird eben heute in Leipzig demonstriert, um auf die gesellschaftliche und politische Dimension patriarchaler Gewalt aufmerksam zu machen. 14.30 Uhr am Krassi-Museum in Berlin ruft das Netzwerk gegen Femizide Berlin zu einer Demonstration auf. Start ist hier in der Prima Straße 41 um 17.30 Uhr. Und auch in Halle gibt es eine Demo vom Feministischen Bündnis 8. März. Der Beginn ist um 17.30 Uhr am Leipziger Turm. Und in Chemnitz gibt es auch eine Demo, die geht um 17 Uhr am Karl-Marx-Monument los. Also geht heute sehr gerne auf die Straße, seid wütend und laut gegen patriarchale Gewalt. Alle 3 Minuten sind Menschen in Deutschland betroffen von patriarchaler Gewalt und jeden Tag wird eine Frau oder Interperson, also eine inter-nicht-binäre Trans- oder Agender-Person in Deutschland getötet. Das soweit die Statistik. Wenn ihr auch häusliche Gewalt erlebt oder in eurer Vergangenheit erfahren habt, gibt es in Deutschland auch ein Hilfetelefon. Gewalt gegen Frauen ist ein bundesweites Beratungsangebot für Betroffene von patriarchaler Gewalt. Unter der Nummer 116-016 ist es rund um die Uhr in 18 Sprachen erreichbar. Also ich wiederhole nochmal die 116-016. Asano Magazin, Radio Korax. Und wir befinden uns auch schon am Ende von diesem Morgenmagazin der Freien Radios. Der Freien Radios in Berlin-Brandenburg, bei Radio Korax, bei Radio Blau, bei Coloradio, bei Radio Unerhört und bei Radio Swupfurt. Im Sendeverbund. Mein Name ist Clay. Das hier war der 25. November, der internationale Tag oder das Morgenmagazin am 25. November. Der Tag geht ja eigentlich noch weiter und ihr müsst ja auch jetzt extrem aktiviert und motiviert sein, dass heute dieser Tag auch weitergeht, beziehungsweise dass ihr rausgeht, auf die Straße geht. Genau. Mir bleibt eigentlich nicht so viel zu sagen als Ciao Ciao und Rage On. Aber bevor ich das sage, noch mal kurz einen Ausblick. Bei Radio Korax kommt im Anschluss ans Morgenmagazin Zwischenfälle, eine Sendereihe, wo es um Aktuelles und Vergangenes geht. Genau, und es wird auf jeden Fall, glaube ich, diskursiv und das Ganze akustisch untermalt. Bei Radio Blau folgt im Anschluss ins Morgenmagazin Nightfall, Metal und Klassik, also Metal-Musik, sowohl Klassiker als auch Neues, alles vorgestellt von Kuno. Bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg schließt das Ohrsichtradio an, also eine Sendung, die von blinden oder sehbeeinträchtigten Menschen produziert wird, wo vor allem auch Musik gezeigt wird bzw. vorgestellt wird, auch Musik von Artists, die auch seh-eingeschränkt sind. Genau, also das soweit die Anschlusssendung. Mein Name ist Clay, das tagesaktuelle Programm und das Morgenmagazin schließt morgen um 7 Uhr wieder an. Und an meiner Stelle, ja, bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer Adios, Ciao. Und das hier sind Le Ragazze, die Calvarette. Comagatte ist eine der Hauptkünstlerinnen, die hier singen, wie in Mailand antifaschistischer Feminismus funktioniert. Yeah, quartiere IACP fino all'ODTB, sui muri vestiti B, tu sai com'è chiamarci. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. A 17 un figlio il marsupio pesa un chilo sognando casa Rio scappiamo Nino Nino. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. Qui non ci serve che fai la dura, almeno a noi non ci fai paura. Le bella magra, le bella curva, bella truccata, bella col burka. Mamma io esco senza il permesso, andiamo in centro senza il biglietto. Amo il tuo stile, qui vale zero, io faccio stile nel 9-0. Vi racconto la zona mia, facciamo business di lavanderia. Da piazza in Subria la senti la scia, tu wanna be io da B a più via. Da dove vengo alzo quattro dita, faccia da bimba ma sono maldita. Il tuo ragazzo amica mia, ha su di noi troppa fantasia. Le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate, le ragazze di Calvairate. Z4 il video di Mischeta, porta a Venezia, bella sorella, ma ora ci pensa Serena, la situa è diversa, chiedilo a Tedua. Giro in ciabatte a piazzale Cuoco, guardo i fuochi in cielo, mi chiedo chi è morto. Salam Aleikum, quando entro ai negozio, niente radio, c'è il coraggio.